Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Der Mai strahlt in hellsten Sonnenstrahlen auf uns herab. Die Stimmung ist überall gut. Chris und ich sind entsprechend auch ausgelassen und auch tatsächlich ausgelastet. Der Arbeitsalltag hat uns wieder, bei WWE ist der Turnieralltag derzeit eingekehrt und es gibt die eine oder andere Geschichte jenseits des Rings. Sehr intensiv diesmal in den Medien im Vorfeld dieser Podcast-Version beziehungsweise der vergangenen Tage war einmal mehr Vince McMahon und die ja, wir wollen es auf diese Ebene erstmal beziehen und dabei auch belassen. Die Schadensersatzklage oder die finanzielle, sag ich mal, Ausgleichungsklage, die ja gegen ihn läuft. Und natürlich, ja, Dwayne The Rock Johnson jetzt vielleicht gegen Cody Rhodes bei WrestleMania. Was passiert mit Roman Reigns? Es gibt wieder mal also einiges zu besprechen. Ich freue mich drauf, das zu tun und heiße herzlich willkommen aus München den Christian, unseren Chris. Ja, wunderschönen guten Abend. Es ist noch immer für mich ungewöhnlich, deine Anmoderation mit München, aber ich werde mich bald daran gewöhnen, denn ich bin angekommen. Ich habe eine Wohnung, ich habe Internet, ich bin jetzt da, ich bin anwesend und ich glaube, wir haben ein bisschen auch an der Technik geschraubt. Das heißt, man sollte mich jetzt noch besser verstehen, hoffentlich. Also ein frischer Schwung. Wir sind quasi Podcast After Mania. Irgendwie alles ist neu, alles ist besser, hoffentlich. Und ich bin tatsächlich gespannt, bei welchem Thema wir so hängen bleiben. Denn Raw hat jetzt nicht so viel hergegeben. Klar, Turnieralltag, aber ein paar enttäuschende Ergebnisse, sage ich mal, werde ich euch vorweg mal hinwerfen. Und ich bin gespannt, ob wir da auf einen gemeinsamen Nenner kommen oder ob die Wahl hier bei Monday Night Raw richtig war, diese Superstars da ja, weiterzuziehen ins Halbfinale und dann jeweils ins Finale ziehen zu lassen. Also ich bin gespannt, ich freue mich und bin gespannt, wo wir quasi hängen bleiben. Ja, ich tatsächlich auch. Der Trend scheint sich fortzusetzen derzeit, dass WWE in den Weeklies, also diese Woche fand ich es sehr, sehr deutlich und die letzte Woche wurde es ja auch schon recht konkret. Das Wrestling steht derzeit sehr im Vordergrund bei den Weeklies. Die Segmente sind auch da, natürlich. Wir sind bei WWE, das ist Sports Entertainment. Aber auch in den abseitigen Medien, die sie jetzt nicht schwerpunktmäßig auf Wrestling fokussieren, streut WWE derzeit ganz bewusst, dass man ja doch sehr im sportlichen Bereich sich da jetzt aufhält und sich in dieses Genre da ja mehr und mehr annähert. Ja, WWE fühlt sich so sehr an wie Sport, wie seit Ewigkeiten nicht und nicht mehr Sports Entertainment, sondern Competition und so weiter. Also natürlich versucht WWE da ganz im Moment diesen Faktor in die Newswelt rauszuposaunen. Und es spiegelt sich aber immerhin auch in den Weeklies, denn der wrestlerische Aspekt ist derzeit zumindest sehr im Vordergrund. Ich habe auch schon vor einigen Tagen ja gesagt, so ein bisschen New Japan-Vergleiche kann man jetzt sicherlich nicht von der Art des Wrestlings ziehen, Gott bewahre. Aber zumindest was das in den Vordergrund rücken des sportlichen Aspekts angeht. Und da ist WWE derzeit ja auffällig wahrnehmbar, will ich mal sagen, dass das so ist. Sei es von den Shows her, sei es auch von der Inszenierung, was das mediale Tamtam nebenbei her angeht. Darüber wollen wir natürlich sprechen. Es wird den Schwerpunkt, aber nicht den Einstieg in diesem Podcast darstellen. Der Einstieg ist einmal mehr die Personalie Vince McMahon. Da ist in den letzten Tagen extrem viel an News gekommen. Also teilweise täglich hatten wir zwei verschiedene. Und es geht eigentlich einerseits um die Sicht von Vince McMahon. Also er hat jetzt über seinen Anwalt oder sein Anwaltteam auch medial selbstverständlich mit dem eben auch schon angesprochenen Begleitton, den wir bei den Shows von WWE jetzt auch medial mitbekommen, als auch jetzt bei Vince McMahon und seiner Art und Weise, wie er eben diesen Prozess führt. Da ist viel passiert, wie gesagt. Ja, also wir haben von Vince McMahons Seite jetzt gehört, dass die Fakten, die er vorlegt, unbestritten seien. Und dass auch Die, wie heißt die? Jade Cargill? Nee, ach, Jade Cargill, was rede ich denn da? Meine Güte. General Grant. General Grant, ja, also immerhin, damit mit J fängt, die fangen ja beide an, also da kann man schon mal ein bisschen verwirren. Ja, also das General Grant hier, also der Gipfel der Heuchelei, ja, hat Jens, glaube ich, zitiert die News, was sie da beantragt. Und ihr seht schon, das ist natürlich alles ein bisschen mediale Schlammschlacht, aber es klingt schon sehr nach, ich sag mal, juristischem Prozessalltagsgedöns, was da kommt. Ja, das ist jetzt also nicht mehr das, oh nein, Vince, der Unmensch, ja, was hat er da alles gemacht und alle sind entsetzt. Jetzt sind wir tatsächlich beim, ja, normal juraprozessualen oder prozessuellen Schlagabtausch vor Gericht. Da wirft die eine Seite der anderen Seite vor, dass sie doof ist, dass sie heuchelt, dass sie falsche Tatsachen vorbringt und so weiter. Das hört ihr in jedem Gerichtssaal oder wenn ihr irgendwie dusselige Anwaltsserien gucken wollt, dann könnt ihr es eben da auch miterleben. Das ist jetzt, sag ich mal, nicht in dieser emotional aufgewühlten Situation, sondern eher jetzt im Prozessalltag. Also, was ich damit sagen will, da hat sich einiges derzeit normalisiert. Zumindest scheint es so. Ich werde dazu gleich nochmal ein, zwei Takte aus meiner Sicht sagen, was das bedeuten oder eben auch nicht unbedingt bedeuten muss. Ferner versucht Vince McMahons Team hier relativ deutlich, wenn man sich die News mal anschaut, die Kollegin Grant hier in die Richtung einer Person zu steuern, die den Hals finanziell nicht voll bekommen kann. Ja, also da wird jetzt auch gesagt, dass es ja die Absprache gab. Da werden auch konkrete Millionenbeträge genannt. Also da gibt es wohl nach der Absprache, die sie mit Vince hat, da geht es wohl richtig um viel Geld. Man versucht jetzt diese, ich sag mal, finanzielle Auseinandersetzung weg vom Gericht zu bringen und es sieht derzeit wohl so aus, als würde das auch funktionieren, dass man nicht vor einem, ich sag mal, regulären Gericht sich da auseinandersetzt, sondern vor einem sogenannten Schiedsgericht. Das wäre dann nach allem, was man da mitbekommt, nach amerikanischem Recht, wohl kein klassisches Gerichtsverfahren mit allem drum und dran, sondern, ich sag mal, so eine Art besserer Vergleich vor einer objektiven Schiedsstelle, ja, ein Schiedsgericht sozusagen, dass da die beiden Parteien versucht, in eine, ja, Einigung zu moderieren, ohne dass wir tatsächlich das typische, ja, euer Ehren und ein Richter fällt an ein Urteil. Muss man mal schauen, wie es weitergeht. Ja, also Vince McMahon hat ja jetzt über seine neue ja, Medienäußerung deutlich gemacht, dass es hier eindeutig zum Schiedsgericht gehen muss. Alle beantragen dies wohl auch. Und auch interessant, WWE stellt sich offenbar medial in der Öffentlichkeit auf die Seite von Vince McMahon. Ja, also ein Schelm, wer da irgendwie sich etwas dazu denkt. Das sah vor einigen Wochen und Monaten alles noch ganz, ganz anders aus. Derzeit stellt sich WWE medial eher in die Ecke von Vince, sagt auch, bitte, wir müssen jetzt zum Schiedsgericht. Und das klingt alles so danach, dass man dann vorm Schiedsgericht sich irgendwie wohl einigen können wird. Und der Kollegen General Grant dann, ja, so stellt WWE, beziehungsweise Vince McMahon, die beiden gehören ja jetzt schon etwas länger nicht mehr zusammen, aber dass Vince McMahon es so darstellt mit seinem Team, ja, diese geldgeile Frau will Geld und wir wollen uns nochmal zusammensetzen, von mir aus soll sie noch etwas kriegen. Liebes Publikum, denkt euch dabei, was ihr wollt über diese böse Frau. So ungefähr klingt das zwischen den Zeilen, was das Camp um Vince McMahon da spreadet. Und natürlich ist das jetzt von mir einerseits stark vereinfacht, ein Stück weit natürlich auch bitte mit Vorsicht zu genießen und überzogen. Wir kennen weder sämtliche Fakten, noch haben wir das, was wir gehört haben, jetzt in Gänze en Detail aufbereitet. Wir müssen uns hier natürlich ein Stück weit vereinfachend positionieren. Und das ist mir auch bewusst und ist mir auch wichtig, das nochmal zu betonen. Was am Ende zählt, kann aktuell einmal mehr nur eine Wasserstandsmeldung sein, die ebenfalls einmal mehr eher mit grobem Hammer, ja, sperrige Steine raushauen kann und den Blick nur auf große, ganze Aspekte bringt und nicht auf die feinen Details, die jetzt ja im Nachhinein erst kommen. Aber es sieht eben so aus, dass derzeit die Geschichte in Richtung finanzielle Auseinandersetzung gepackt wird, sei es ein Zivilprozess vor einem ordentlichen Gericht, das wird es jetzt wohl offenbar erst einmal nicht, sondern eine finanzielle Auseinandersetzung nur in Anführungszeichen vor einem Schiedsgericht. Und nach allem, was man im Vorfeld gehört hat, klingt es fast so, auch da bin ich jetzt überhaupt nicht in den Details drin, ja, aber es klingt fast so, als ob hier die eigentlich gar nicht so wichtige Sache in den Vordergrund gerückt wird, nämlich die finanzielle Ausgleichsgeschichte. Da ist ja noch was ganz anderes, so wie ich es zumindest verstanden habe, in petto, nämlich die in Anführungszeichen strafrechtliche Relevanz. Ja, also vor einem Schiedsgericht kann man sich immer, sag ich mal, zivilrechtlich auseinandersetzen, dahingehend, du willst von mir Geld wegen Schadensersatz, wegen Verletzung, was ich von Persönlichkeitsrechten oder was auch immer. Und darüber unterhalten wir uns mal vor dem Schiedsgericht, wie viel Geld du wirklich kriegst. Was ich in den letzten Tagen überhaupt nicht in den News gesehen habe oder zumindest nicht bewusst wahrgenommen, obwohl ich dann mal links und rechts versucht habe, was zu erhaschen, ist die Frage, wie geht es denn jetzt strafrechtlich weiter? Was ist denn mit dem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren? Denn hier geht es nur darum, ob und wie viel Geld Janet Grant jetzt noch bekommt. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, man kann sich vor Gericht ja auch über alles Mögliche einigen, ohne einen Grund für die Zahlung in dieser Vergleichsvereinbarung festlegen zu müssen. Man kann nur sagen, die Parteien vergleichen sich dahingehend, dass Partei Vince, Partei Jenl so und so viel Geld zahlt. So, und dann ist das gut. Da muss man nicht unbedingt reinschreiben, warum. Und Vince dürfte ein gewisses Interesse daran haben, da auch nicht allzu viel reinzuschreiben, denn es könnte ja potenziell interessant sein für das potenziell laufende Strafverfahren oder die strafrechtlichen Ermittlungen. Ja, wir erinnern uns, da gab es eine Hausdurchsuchung im Hause Vince McMahon und das machen Strafverfolgungsbehörden nicht einfach so aus Spaß oder um irgendwelche zivilgerichtlichen Ansprüche da irgendwie, sag ich mal, begleitend noch abzusichern. Das heißt, all das, was hier gerade passiert, könnte, ich sage bewusst konjunktiv, weil wir es genau nicht wissen, könnte hier vielleicht nur der Nebenkriegsschauplatz sein, wo es um die Ausgleichung finanzieller Interessen geht. Und was strafrechtlich bei rumkommt, ja, was da alles an Fotos hin und her geschickt wurde, was da alles an potenziell emotionaler Ausnutzung von emotionalen Situationen gewesen ist, was da an Fäkalienentleerung oder Darmentleerung und was auch immer gelaufen ist und ob da irgendwie was auch immer potenziell strafrechtlich relevant sein sollte, was ja vor den vergangenen Monaten durch die Presse ging. Das ist hier nach allem, wie ich es verstanden habe, vielleicht mag Chris mich gleich noch ein bisschen korrigieren, ich weiß es nicht genau, aber das scheint hier nicht Thema zu sein. Lange Rede, wenig Sinn wieder von mir. Ich bitte um Nachsicht für das ganze Gesülze mal wieder. Vielleicht ist das hier tatsächlich eher der Nebenkriegsschauplatz und das Spannende könnte noch kommen. Vielleicht ist das Spannende aber auch schon längst erledigt und es geht nur noch um die Abwicklung in finanzieller Hinsicht für die Kollegin Grant. Genaueres wissen wir nicht. Was ich eben nur zusammenfassend sagen möchte: Die letzten Tage standen im Zeichen des Geldes. Was im Zeichen des Strafrechts noch steht oder stehen wird, das scheinen wir bis heute noch gar nicht zu wissen. Ja, so viel kurz aus meiner Perspektive. Ich weiß nicht, was der Kollege Chris da noch ergänzen kann. Oder vielleicht kann er mich auch schon belehren, weil ich irgendwas Wichtiges vielleicht gar nicht gesehen habe. Mein lieber Chris, hau mal raus. Nee, wunderbare Zusammenfassung. Ich habe da keine neuen Informationen. Es ist ein sehr empfindliches Thema. Noch immer wird es auch immer bleiben. Dennoch bin ich immer wieder bei solchen Situationen oder Themen vor allem interessiert daran, was für Twists da reinkommen und Sachen, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Also die Tatsache, dass jetzt quasi der finanzielle Bereich ein bisschen in den Vordergrund gerät und auf der anderen Seite, ich habe da bei solchen Sachen immer so einen Weg innerlich oder verinnerliche mir einen Weg und da gibt es Abzweigungen. Und bisher war eigentlich alles so logisch, nachvollziehbar, so Abzweigungen quasi. WWE muss panisch sich von Vince McMahon irgendwie trennen. Der muss alles verkaufen, quasi alle Anteile. Neue Ära, Triple H, man versucht abzulenken. Man war sehr gierig und auch sehr, ja, stur diesbezüglich und hat da meiner Meinung nach auch übertrieben, Hall of Fame und WrestleMania bezüglich. Und plötzlich, ja, liest man dann so Überschriften wie, ja, WWE stellt sich auf die Seite von Vince McMahon. Also es ist wie, als hätte John Cena quasi den Bericht geschrieben. Und das überrascht tatsächlich, wenn man so sich anschaut, wie schnell und wie panisch da agiert wurde, was ja irgendwo auch verständlich ist, nachdem man gemerged ist mit TKO, dass man jetzt diesen Weg geht. Also es sind so Abzweigungen dann, die kann ich mir so schwer erklären und denke mir, okay, Hat man da jetzt irgendwie etwas herausgefunden? Hat man da irgendwas in der Hinterhand? Auch das mit Brock Lesnar. Ja, immer wieder interessant. Also Rumble-Auftritt, der dann auch panisch abgesagt wurde, bis hin zu, er steht kurz vor der Rückkehr, bis hin zu, man hört gar nichts mehr diesbezüglich. Auch irgendwie natürlich die Personalie Dwayne The Rock Johnson, wo man immer mehr herausfindet, dass es ein interessanter Mann ist, privat. Und wenn es um Filmsets geht und der jetzt auch die WrestleMania-Dokumentation von WWE irgendwie nicht absegnen möchte und der ja natürlich auch in Verbindung mit WWE steht. Und ja, das wird natürlich auch durch ihn gehen, wenn man sich so entscheidet. Also das sind unglaublich spannende Geschichten, die ich mir schwer zusammenreimen kann. Auch interessant bei mir irgendwie so die Scheuklappen, dass man gar nicht irgendwie drüber nachdenkt, dass es nach so einem, ja, Schlammschlacht, nenne ich sie mal, dann sogar so enden kann, dass man sagt, okay, hier, das ist deine Abfindung und wir schieben die Akten mal dort hinten hin, wo lange nicht abgestaubt wurde. Also ich kenne mich da echt nicht aus und ich wäre überrascht, aber offenbar ist am Ende die Geldgeschichte wohl eine, die sehr viel in sehr vielen Sprachen auch spricht und eine große Gewichtung hat. Mal sehen, wohin das Ganze geht. Wir sind entweder noch ganz, ganz, ganz am Anfang oder in der Mitte. Am Ende, glaube ich, sind wir noch lange nicht. Aber dafür, dass sich das Ganze ziemlich zugespitzt hat, noch vor ein paar Wochen, Monaten, kommt so eine Ruhe rein, die mich überrascht. Und ja, wie gesagt, empfindliches Thema, immer vor allem in Sachen Podcast und auch, ja, wenn man sich selbst so hernimmt und sagt, Mann, ich weiß über nichts Bescheid eigentlich. Also von daher denke ich mal, ist das von mir genug. Und das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich keine Logik finde, meistens in solchen Situationen. Vor allem bei WWE, dass man, ich sag's mal so, ich bin überrascht, dass man so unvorsichtig ist, oftmals. Das ist so mein Fazit im Moment. Ja, also was man da vielleicht noch, ich habe noch mal kurz noch mal die ein, zwei News überflogen. WWE sagt ja auch, es geht um die Ansprüche, die eingeklagt werden. So, und Ansprüche, die eingeklagt werden, das ist immer zivilrechtliches Geld, also Schadensersatz oder was auch immer. Angeklagt werden Personen und das von Strafverfolgungsbehörden. Und das ist, wie gesagt, wie ich eben schon andeutete, in den News der letzten Tage überhaupt kein Thema geworden. Oder gewesen sozusagen. Man kann in dieser einen News, die unser Stefan geschrieben hat und wo das alles auch nochmal zusammengefasst wurde und wo WWE sich ja auch positioniert hat, dahingehend, dass sie an der Seite von Vince McMahon steht, da hat Stefan auch kurz auf das Camp von Grant hingewiesen. Und ich zitiere: In ihrer ersten Klage behauptete Grant, dass die Geheimhaltungserklärung nicht durchsetzbar sei und berief sich dabei auf den Speak Out Act und den Victims of Tracking and Violence Protecting Act von 2000. WWE sagte in ihrer Einreichung, dass weder noch das eine noch das andere für die Schlichtung gilt. Für die Schlichtung. So, jetzt geht es hier gerade, wie gesagt, um ein mögliches Schlichtungsverfahren. Es geht um Geld. Es geht um die Frage, ob die Geheimhaltungsverpflichtung hier greift oder nicht. Sprich, man hat ja damals Grant mit Vince haben ja eine Vereinbarung getroffen, wo auch eben eine Geheimhaltungserklärung mit drin war. Und jetzt ist offenbar einer der vielen Aspekte, ob die Geheimhaltungserklärung jetzt greift, ob sie wirksam ist, ob Grant, sage ich mal, verpflichtet ist, den Mund zu halten oder ob aufgrund dieses Speak-Out-Acts und Victims of Tracking und so weiter, Acts von 2000, dass da eine Ausnahme von dieser Geheimhaltungserklärung vielleicht möglich ist, sodass da Sachen zur Sprache kommen, die Vince ganz sicherlich nicht zur Sprache kommen lassen möchte. Sonst wird man sich ja nicht so drauf berufen, dass es hier diese Geheimhaltungserklärung gibt. Also es wird schon seine Gründe haben, ohne irgendwas unterstellen zu wollen, was wir eh nicht wissen. Aber sonst wird man da ja nicht so drauf rumreiten auf dieser Geheimhaltungserklärung. Aber all das hat erstmal nur privatrechtliche Relevanz, könnte natürlich aber strafrechtlich ausstrahlen, denn wenn die Geheimhaltungserklärung nicht gilt, dann wird viel gesagt werden und dann dürften auch Strafverfolgungsbehörden noch mal ganz genau hinhören, was da so gesagt wird, um das vielleicht für potenziell laufende Ermittlungen, ich weise noch mal auf die Hausdurchsuchung hin, also laufender wohl Ermittlungen, dass für diese Ermittlung vielleicht interessant werden könnte. Nichtsdestoweniger wird da bestimmt von den Strafverfolgungsbehörden unabhängig von dieser Schieds- und Schlichtungsgeschichte sowieso ermittelt werden. Und um Chris Wort aufzugreifen, wo wir sind, ich würde sagen, wir sind hier so Anfang, Mitte, glaube ich, der ganzen Geschichte. Eher, also sicherlich nicht beim Ende, eher Mitte, vielleicht eher so zwischen Mitte und Anfang. Tendenz vielleicht Richtung Mitte, also das ist jetzt so Wasserstandsmeldung, wo man nie genau weiß, was Phase ist. Und ich bin sehr gespannt, was da jetzt als nächstes noch passiert und ob nach einer möglichen Einigung vor einem Schiedsgerichtsverfahren vielleicht die strafrechtliche Verfahrensfortführung kommt oder ob dann auch am Ende viel Lärm um nichts war und die Kollegin Grant kriegt etwas mehr Geld und Vince wird nicht verurteilt. Und wenn das so kommt, habe ich irgendwie so das Gefühl, dann sähen beide Parteien irgendwie nicht so cool aus. Aber das wollen wir jetzt an dieser Stelle noch nicht weiter fortführen und warten ab, würde ich sagen. Ja, mein Chris, kommen wir zu etwas anderem, das deutlich eher im wrestlerischen Bereich anzusiedeln ist. Und in beiden Fällen ist der Kollege Dwayne The Rock Johnson involviert. Das eine scheint mir eher so ein kleiner Wunsch zu sein, den ein renommierter und sehr bekannter und sehr, sehr guter Worker geäußert hat. Das andere eine interessante Entwicklung im Gossip-Bereich, die aber durchaus nicht völlig abwegig, sogar relativ konkret bis wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sein könnte. Das erste ist, dass AJ Styles öffentlich verlauten hat lassen, er würde gerne mehr Buche für kriegen als Dominic Mysterio, um dann gegen Dwayne Johnson anzutreten. Ja, okay. Das zweite ist, dass man derzeit immer mehr offenbar zu planen scheint, ich sage wieder bewusst scheint, bei WrestleMania im kommenden Jahr mit Cody gegen Dwayne Johnson zu gehen. Und das wäre ja mal interessanter, glaube ich, und auch deutlich eher ist damit zu rechnen, als mit einem Match Rocky gegen Styles, es sei denn, Rocky will noch das eine oder andere Match machen, um Ring Rust wegzukriegen. Aber wir können ja beides mal ansprechen, Chris. Erstmal Styles gegen Rocky, was ist davon zu halten? Und dann vielleicht doch noch interessanter, Rocky gegen Cody. Und wo bleibt der Tribal Chief in dieser Konstellation? Vor allem letzterer ist, finde ich, sehr, sehr spannend. Aber in meiner Wahrnehmung sehe ich so zwei Matches von The Rock, die, glaube ich, irgendwo so Pflicht sind nach den Storyline-Ereignissen. Ich habe keine Ahnung, wie der Mann sich fühlt und auf was er Bock hat. Ich denke mal, Geld wird nicht so eine große Rolle spielen. Die Zeit ist natürlich bei ihm ein Thema. Also er ist ja weg jetzt für Film. Und er sah sehr fit aus und er hat sich den Pinfall gegen Cody Rhodes mal geschnappt bei Tag 1. Ja, also Rocky wurde ja dahingehend geschützt. Er hat einen Chokeslam vom Undertaker genommen, okay, nicht so schlimm, aber er hat den Pinfall gegen Cody Rhodes geholt und auch bei Raw After Mania, glaube ich, hat man da was angedeutet. Angeblich, ja, Champion gegen Champion, weiß nicht, ob diese People's Championship oder was auch immer, diese Legacy oder weiß nicht, irgendeine Championship hatte er dabei. Fände ich jetzt irgendwie unnötig, brauche ich auch nicht mehr. Ich muss sagen, Champion gegen Champion, davon habe ich genug. Ich bekomme es, aber trotzdem bei Crown Jewel, beziehungsweise nee, King und Queen of the Ring heißt der Pay-Per-View. Ich habe, um ehrlich zu sein, sogar irgendwo ein Interesse, Cody Rhodes gegen The Rock zu sehen. Weil mich Rocky doch schon überrascht hat mit einer sehr guten Performance und irgendwo habe ich da eine gute Chemie erkannt bei diesem Match. Natürlich, das Tag-Team-Match hat da viel geboten und Storyline-technisch macht es ja irgendwo Sinn. Also quasi der neue Tribal Chief oder ja, der alte neue Tribal Chief, der versucht da den Namen der Familie reinzuwaschen nach der Niederlage von Roman Reigns. AJ, mache ich kurz, irgendwo in meinem Herzen wird immer Platz sein für diesen Mann, denn diese TNA-Zeit werde ich nie vergessen und die New Japan-Zeit werde ich nie vergessen. Bei WWE hat er jetzt mittlerweile irgendwie die meisten Matches von allen Zeiten oder Äras und man merkt es, finde ich. Man merkt es, dass er ist schon sehr lange dabei ist. Er ist unglaublich in den Stil, ich möchte nicht sagen reinfallen, er ist reingekommen, er beherrscht ihn perfekt und WWE beherrscht auch AJ Styles irgendwie perfekt. Das ist unglaublich, wie man so ein WWE-Guy wird, ohne da jetzt ein Gewicht auf irgendeine Seite dran zu hängen. Sogar Nakamura ist bei mir nicht so weit. AJ ist für mich so, als wäre er aus dem Performance Center gekommen. Das ist unglaublich. Deswegen, so sehr diese Ambitionen natürlich sehr nett sind, und er auch in wohl der fittesten Form seines Lebens ist, gefühlt, es ist natürlich ein Ding, das, ich glaube, da will er zu viel. Ich sehe Dwayne The Rock Johnson so zwei Matches. Und ich denke, eins ist gegen Cody und eines muss eigentlich gegen Roman Reigns sein. Und zu dem komme ich auch. Ich glaube, ein Monat ist jetzt her, dass man ihn gesehen hat. Ich persönlich finde, er fehlt. Also, auch wenn er wahrscheinlich sogar mit einem Titelverteidigung auch so lange gefehlt hätte, aber er fehlt. Für mich ist diese Regentschaft von Cody genau das, was sie ist. Da ändert ein Titel gegen Titelmatch gegen Logan Paul auch nichts. Es ist sogar konsequent. Roman Reigns, ich weiß nicht. Also ich vermisse ihn. Ich habe Bock, dass er wiederkommt, aber ich sehe, um ehrlich zu sein, echt lange nichts. Und ich bin gespannt, wie man es aufteilt. Ist es so eine WrestleMania zu WrestleMania-Geschichte oder haben die Saudis nochmal ein bisschen eine Geldspritze? Also jetzt, ich rede jetzt nicht vom nächsten, aber von Crown Jewel irgendwann, dass sie dort vielleicht The Rock gegen Roman Reigns bekommen. Ja, weil auch das macht storyline-technisch Sinn. Und wären so die einzigen beiden Matches, wo ich irgendwo Interesse hätte. Also ich sehe jetzt auch nichts, wo ich Rocky nochmal sehen wollen würde. Für Stone Cold brauche ich nicht. Das wäre, glaube ich, kein gutes Match, auch wenn sich viele den biertrinkenden Texaner gewünscht haben. Hat ja irgendwie auch nicht geklappt. Das sollte ja auch den Platz vom Taker bekommen. Aber das sind die beiden Matches, die, glaube ich, auf uns zukommen, die ich auch sehen wollen würde. AJ hat da keinen Platz. Den Heat vom Dominik wird er nicht kriegen, weil es, wie erklärt man das? Weil es kein WWE-gemachter Heat ist. Das ist ein Thema, das er sich wirklich erarbeitet hat und wo die Fans wohlwollend auch mitmachen. Da braucht man auch die Fans dafür. Dafür ist AJ auch zu respektiert, glaube ich. Da ist es einfach so, ah, wir kennen dich doch. Wir kennen dich doch, AJ. Du machst uns nichts vor. Deswegen ist das so meine abschließende Meinung. Ich habe Bock auf beide Matches. Ich bin gespannt, wann wir was bekommen. Und ich bin auch gespannt, wie Rockys Zeitplan das zulässt. Also ist das eine Mania-Only-Geschichte? Und wer darf als erstes quasi? Also, das sind so für mich die einzigen Fragen. Aber Money-Matches sind das für mich allemal. Und nächstes Jahr ist in Vegas. Keine Ahnung, was da mehr Sinn macht. Ich glaube, irgendwo Rock gegen Cody wahrscheinlich. Aber mal sehen. Ich denke mal, WWE hat mit beiden Sachen hier etwas, wo sie sehr viel Geld verdienen werden. Ja, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber streiten. Also das Einzige, was die Paarung Rocky gegen Cody, sag ich mal, torpedieren könnte, wäre, wenn Cody sich abkühlen sollte. Und ob das passiert, Stimmt. weiß ich nicht. Aber ich habe es schon mal gesagt, ich schließe es aber auch nicht aus. Denn, hat Chris eben schon gesagt, ich habe es letzte Woche auch gesagt, Codys Regentschaft ist für mich genau das, was man erwarten durfte. Und ich gönne ihm den Erfolg wirklich. Ich gönne allen Fans, die damit cool sind. Aber ich ertrage diese Segmente, also ich schaffe sie kaum, muss ich ganz deutlich sagen. Sie sind zum Einschlafen, nach wie vor. Und es kann sein, da Cody jetzt ja nicht mehr die Finish the Story hat, dass sich das abkühlt. Das sage ich allerdings auch schon seit 2 Jahren. Also das ist jetzt kein wirkliches Argument. Zumal Cody auch nach allem, was man gehört hat, in Sachen Merchandise wohl also sogar im Mainstream-Bereich mittlerweile, im Mainstream-Sportbereich zu den Topsellern mittlerweile aufgestiegen ist. Also das spricht alles gegen die Befürchtung, die ich jetzt schon länger hege. Und man muss auch sagen, Cody ist ja konsequent, ja. Er labert seit über 2 Jahren das gleiche Zeug. Nun fehlt ihm der Konterpart mit Roman. Gut, er hatte ihn vorher nicht, weil er sich erstmal mit Rollins damals rumschlagen musste, als er zu WWE zurückgekommen ist, der gute Cody. Also, vielleicht braucht er diesen Konterpart nicht. Vielleicht ist Cody als das, was er ist, jetzt over. Die Fans finden es aus Gründen, die ich nie mehr nachvollziehen werde können, offensichtlich total gut. Und deswegen ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass Cody sich jetzt, sag ich mal, abkühlt, sie ist nicht weg vom Fenster, aber sie ist nicht so groß, ganz ehrlich. Denn die Vergangenheit in den letzten 2 Jahren hat mich jetzt Lügen gestraft. Ich will es aber nicht in Gänze ausschließen, dass Cody sich abkühlen könnte. Und dann wird man aber sehr schnell weg von Cody gegen Rocky. Dann geht man zu Cody gegen Roman. Das wird ein Evergreen sein. Das kannst du eigentlich jederzeit bringen, wenn du es einigermaßen aufbaust. Aber Stichwort jederzeit, so viel Zeit hat Rocky dann auch nicht mehr. Ja, der ist 52 Jahre mittlerweile alt, meine ich. Ich meine 52. Und der wird jetzt nicht mehr allzu viele Main-Events bei WrestleMania drin haben, wenn es denn in Anführungszeichen richtige Matches werden sollen. Man muss ja auch sagen, dieses Jahr hat man sie ja mit dem Tag-Team souverän hingebuckt und dann war er bei Night 2, hat er nur einen Run-In gehabt sozusagen, einen Eingriff. Das war jetzt nicht ein Singles-Match, um es mal ganz deutlich zu sagen. Also die Anzahl der Singles-Matches, die The Rock in sich hat, auch vor dem Hintergrund vertraglicher Hollywood-Verpflichtung und möglicher Versicherungssummen, also das wird alles nicht viel einfacher. Und da hat Chris ja auch schon gesagt, welche Matches da in Betracht kommen. Derzeit eigentlich nur Rocky gegen Cody oder Rocky gegen Roman. Viel mehr sehe ich da tatsächlich auch nicht. Und ich glaube, ein Faktor, da muss man ja nun mal auch sagen, Rocky ist ja zeitlich in letzter Zeit am Drehort immer relativ spät, aber wenn es bei Saudi-Arabien viel Geld zu verdienen gibt, dann wird er, glaube ich, nicht so spät mit dabei sein, gerade auch vor dem Hintergrund, wir haben es ja mehrfach gesagt, er sitzt jetzt ja im Vorstand der Company und da muss man nochmal mehr finanzielle Entscheidungen berücksichtigen, als man es als Hollywood-Star ja sowieso schon die ganze Zeit tut und auch tun muss. Wir werden das weiter verfolgen. Ich finde die Entwicklung interessant, dass man jetzt Cody als das nächste große Ding gemacht hat und wenn du ihm den Titel bis Mania lässt und seien wir mal ehrlich, du musst ihm eigentlich eindeutig den Titel mindestens bis Mania lassen, dann kann es nur Roman oder Rocky sein und in Anbetracht der Tatsachen, die ich gerade genannt habe, ist Rocky schon der Konsequentere, weil wer weiß, was Rocky im Jahr darauf macht. Ne? Also schmiede das Eisen, solange es heiß ist. Ich frage mich irgendwie, wie man sich in diese Situation gebracht hat, weil du hast es eben gesagt, die komplette Cody-Regentschaft, unabhängig jetzt, was ich oder was wir von ihm halten, du hast halt keine Spannung drin, weil der Titel muss bei ihm bleiben, nach so einem Sieg und nach so einem Plan mit Rocky. Und ich frage mich, das hat man irgendwie bei Roman ja auch gehabt und das ist halt beides auch konsequent und logisch, aber die Situation ist irgendwie unglücklich für WWE, weil Logan Paul, okay, wird ein gutes Match, aber brutal, brutal, also keine Spannung und das wird bei den nächsten Gegnern auch so sein. Und ich frage mich, wie man sich da irgendwie rausbucken kann. Also ich glaube, WWE will sich vielleicht gar nicht rausbucken. WWE wird sich Cody-mäßig bucken, in Anführungszeichen. Bei Roman hast du ja eben einmal das Glück gehabt, dass du eine der coolsten Storylines, finde ich, überhaupt bei WWE aller Zeiten hattest. Die hat nachher natürlich aus Sicht von vielen Fans auch nachvollziehbarerweise dann doch abgebaut. Das will ich auch gar nicht verneinen oder abstreiten. Aber ich fand auch eine, in Anführungszeichen, ausgelutschte Bloodline-Storyline immer noch irgendwie cool. Und das lag an den Protagonisten, das lag daran, dass Solo einen guten Job gemacht hat, das lag auch sehr an Paul Heyman, muss man ganz deutlich sagen, wie es auch immer noch sehr an Paul Heyman liegt, dass die Bloodline für mich immer noch spannender ist als alles, was Cody uns Woche für Woche zu bieten hat. Das hat eben die Bloodline-Story und auch den Run von Roman sehr interessant gemacht. Auch die Tatsache, dass Roman eben den Gürtel jetzt schon so lange hatte. Das kann eine Eigendynamik annehmen. Und für mich hat es eine Eigendynamik angenommen, weil man eigentlich immer gesagt hat, na, bleibt Roman noch, verteidigt er. Man wusste zwar, er würde, aber es war immer noch so im Hinterkopf, oh, jetzt, wenn Roman gewinnt, hat er wieder mal eine Verteidigung. Und dann wird es wieder, was ich, 1, 2, 3, 4 Tage bis Wochen auf jeden Fall mehr. Und das war für mich alles in allem ein Faktor, der mich immer wieder, was Roman betrifft, dazu gebracht hat, zu investieren, zuzugucken und Spaß an der Sache zu haben. Und so würde ich es mal versuchen zu beschreiben. Cody ist Cody und Cody hat das alles nicht. Cody hat nur sich selbst. Und das kann, auch das ist ein Faktor, das kann ein Problem sein. Muss es aber nicht. Ja, es war über 2 Jahre kein Problem, dass Cody nur sich selbst hatte. Und WWE wird, glaube ich, um deinen Aspekt aufzugreifen, wie buckt man sich raus? WWE wird gar nicht vorhaben, sich aus irgendwas rauszubucken. WWE wird alles auf die Cody-Karte setzen, was man bei WWE hat. Und dann bleibt zu hoffen, dass das, was bisher so gut funktioniert hat, auch weiterhin funktioniert. Sprich, dass Cody mit deinem What do you want to talk about und so weiter overbleibt, mindestens noch ein Jahr. Und du hast nichts anderes außer ihm. Das muss man sagen. Ob das reicht oder nicht, wird man sehen. Rausbucken wird sich WWE, glaube ich, nicht müssen. Sie werden es auch, glaube ich, nicht so sehen, weil sie sagen, wir haben mit Cody einen der größten Stars der Liga. Das wird schon perpetuum mobile. Das wird von selbst laufen und nicht aufhören. Ja, und da kommt es jetzt eben zum Schwur in den nächsten Monaten. Und ich befürchte, es wird echt zäh. Ja, auf jeden Fall. Kommen wir ja mit zu SmackDown. Da war nämlich unser Cody. Du hast ja schon gesagt, jetzt Cody gegen Logan Paul wird ganz interessant. Bin ich bei dir, dass das Match interessant werden könnte? Also kurz Zusammenfassung, was war los? SmackDown wurde eröffnet mit einem Segment von Nick Aldis, der Cody Rhodes vorgestellt hat, der auch dann in den Ring kam und alles war ganz schön. Und jetzt haben wir das Queen und King of the Ring. Und ja, Cody, du musst ja ein Fighting Champion sein und was ist denn hier los? Und er sagt, ja, also Logan Paul finde ich vielleicht ganz interessant. So, Logan Paul kam, hat üblichen Schrott erzählt. Ja, also er sei, fand ich auch ganz interessant, der mittlerweile am längsten amtierende Champion bei WWE, dachte ich, ja, die Roman-Zeiten sind lange vorbei, jetzt ist das eben unser längster Champion und da habe ich auch wieder gesehen, ach Gott, ja, wie du sagtest, Roman fehlt, irgendwie fehlt das, ja, also jetzt haben wir eben Logan Paul, der was über Energy Drinks erzählt und Cody, der uns immer fragt, worüber wir denn reden wollen. Ja, Cody war ziemlich böse, ja, er hat dann auch gesagt, ja, also Logan, wenn ich dich so vor mir sehe, dann denke ich auch immer, ja, what a dump, er sagt, jui, wo sind wir denn hier jetzt gelandet, ja, also Trash-Talking Cody ist jetzt mittlerweile auch da, ja, aber auch das ist auch eben das Niveau, auf dem wir uns unterhalten, denn Cody ist Mr. Nice Guy, viel übler darf es nicht werden von dem guten Cody Rhodes. Und dementsprechend belanglos und langweilig war es auch. Ja, also ich hatte Probleme mit diesem Segment. Ich fand auch Logan Paul nicht wirklich geil in diesem Segment. Und Cody fand ich eben so, wie Cody immer ist. Aber es riecht doch jetzt sehr danach, dass wir ein Champion versus Champions-Match kriegen. Und dann, Stichwort, vielleicht macht doch so ein bisschen Cody den Roman Reigns für Arme. Könnte es sein, dass Cody, er hat es ja gesagt, ich will auch mal Grand Slam-Champion werden. Ja, also das habe ich auch einen Vertrag reinschreiben lassen. Ich will alles hier gewinnen. Dann hat Cody 2 Titel. Reigns hatte ja auch 2. Ja, Match wird ganz interessant, aber es ist ja klar, dass Cody gewinnen wird und dann sehen wir Cody mit 2 Gürteln oder es wird, was ich, ein Ausgang gewählt werden, halte ich auch für durchaus möglich, dass der Titel nicht wechseln wird. Kann ja sein, ja, dass man noch das Rematch da irgendwie anteast, um das dann später zu machen oder vielleicht den Titel auch gar nicht wechseln zu lassen. Also da kann man schon Diskussionsstoff und vielleicht auch einen Spannungsbogen reinbringen. Und so interessant das Match auch wird, tut mir leid, es ist eben Cody, ich will es nicht sehen. Ich weiß aber, dass viele es sehen wollen und ich kann es auch gut verstehen, dass viele es sehen wollen. Es wird auch, das will ich auch sagen, es wird ein richtig gutes Match. Da können wir aber mal safe von ausgehen. Meltzer wird also locker mal wieder 8 Sterne zücken. ja, Chris, also wir haben es ja schon gesagt, ist das jetzt eine Möglichkeit, Cody über den Cody-Faktor hinaus interessant zu halten, ihm einfach nochmal einen neuen Titel nachzuschmeißen, könnte ja sein. Boah, also ich erinnere mich, als Logan Paul der neue Herausforderer von Roman Reigns wurde, auch damals relativ random, ohne irgendwie einen Qualifikationsmatch oder sowas, glaube ich zumindest, für auch Crown Jewel. Und ich muss sagen, damals hatte ich irgendwie mehr Impact gespürt, ja. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass Paul damals auch sehr frisch war. Unglaublicher aber war, so selten er da ist, so, ja, nicht mehr frisch ist er. Es ist unglaublich. Also alles an Logan Paul hat für mich gestimmt. Ich finde diese Regentschaft auch, das ist das, wenn ich im Boardroom sitze vom WWE und Entscheidungen treffe, sage ich, Alter, schmeiß ihm diesen unnötigen Titel hin, der Typ ist einer der größten Social-Media-Stars der Welt. Diesen Energy-Drink kennt jedes Kind in den Favelas, irgendwie ohne Internet. Der präsentiert diesen Gürtel selbst beim Duschen. Machen wir das. Von daher, das ist alles logisch. Aber Mann, ich bin, das ist so furchtbar. Ich bin irgendwie satt gesehen. Seine Matches sind sauber. Seine Matches sind gut. Seine Matches sind spektakulär. Weil du weißt, es wird diesen einen Moment geben, den man ja als Reel benutzen kann. Dafür ist er ein Experte. So, und jetzt kommt Cody Rhodes entgegen und das ist so eine Paarung. Unglaublich frisch. Es sind zwei Athleten. Es sind beide super fit. Das heißt, es wird lang und es wird irgendwo auch spektakulär. Das wird ein gutes Match. Also, es interessiert mich auch. Aber man hat sich wieder in so eine Situation gebuckt, die ich nicht so nachvollziehen kann. Warum muss der United States-Titel auch auf dem Spiel stehen? Ja, weil da. Weil jedes Szenario gefällt mir nicht. Du kannst natürlich dich schön ausweichen und wieder so einen Kollegen von Paul hinschicken mit einem Schlagring und es gibt eine DQ. Beide behalten ihre Titel, okay. Oder Cody gewinnt das Ding und ist Grand Slam Champion, Doppel-Champion. Was ich irgendwie nicht so verstehen würde. Bringt das dem United States Titel etwas? Nö. Ich glaube, dieser Titel ist da, wo er ist. Dafür ist zu viel passiert. Logan Paul hat ihn, wenn Logan Paul ihn 10 Jahre hat, macht es für mich keinen Unterschied. Ob ihn jetzt Cody Rhodes hat, macht keinen Unterschied. Gleichwohl, Cena hat es, glaube ich, als letzter, na, nehmen wir Bobby Lashley. Bobby Lashley und Cena mit der Open Challenge haben diesen Titel irgendwo nochmal gerettet. Auf der anderen Seite, der Intercontinental-Titel hat halt für mich durch einen Champion gewonnen, der super dominant war. Sammy, geht ein bisschen unter. Ich vergesse, dass der Intercontinental Champion ist. Aber ist wahrscheinlich eine Präferenz. Deswegen werde ich es in Klammer setzen. Jetzt habe ich mich ein bisschen verloren. Auf jeden Fall, ich würde nicht verstehen, warum Cody diesen zweiten Titel braucht. Wie man das Ganze löst, ja, wird ein Thema. Irgendwo hoffe ich ja nicht mal auf eine DQ. Das wird brutal langweilig. Irgendwo muss man wahrscheinlich auch Logan Paul schützen. Obwohl auch das irgendwo nicht viel Unterschied macht, weil er ist, boah, wie soll ich sagen, ich möchte nicht sagen durchgespielt, er ist halt Logan Paul. Ey. Du weißt, was du bekommst. Es wird nie Fulltime, er wird nie ein WWE-Superstar irgendwie, was jetzt kein negativer Aspekt ist. Er ist ein Allrounder in sämtlichen Bereichen und er macht es eigentlich perfekt. Von daher steht am Ende ein Match, wo ich zu viel drüber rede, denn so spektakulär ist es nicht. Ich bin gespannt. Ich denke mal, wir können eine super Matchqualität erwarten. Meltzer hat sich ein bisschen, meiner Meinung nach, ja, ich möchte nicht sagen kaputt gemacht. Also, das ist ja eh so eine Ansichtssache. Das ist witzig. Das mache ich gerne irgendwie mit dir. Machen wir vielleicht auch, wenn es in die Review passt. Aber gleichwohl 5 Sterne bei diesem Match, ja. Also, ich traue es denen jetzt natürlich auch zu. Und das verwässert das Ganze auch wieder. Also, es ist nicht so, dass ich mich darauf freue, aber es ist auch nicht so, dass ich die ganze Zeit am Handy hängen werde. Die beiden werden da was abliefern, nur, ach, wie erklärt man das am besten? Vielleicht kann mir jemand helfen. Das ist ein Match, wo die Spannung überhaupt nicht da ist. Es ist ein Film, den man oft gesehen hat. Du weißt, ah, okay, der Bösewicht hat jetzt natürlich was Schlimmes getan, aber glücklicherweise habe ich den Film 52 Mal gesehen und am Ende wird er die hübsche Frau retten und mit ihr zusammenkommen. Ja. So weiß man noch, Cody wird zumindest einen Titel in die Höhe strecken nach Crown Jewel und das ist logisch und konsequent und man kann WWE hier nichts ankreiden, nur ich vermisse die Spannung ein bisschen. Das ist das, was mir hier auf jeden Fall fehlt, von zwei Superstars, die die ganze Zeit das Gleiche erzählen. Wo ist der Twist dort, Leute? Wo ist der Twist? Ich finde, du hast was sehr Schönes gesagt, wo ich mich auch sofort drin wiedergefunden habe. Das war eine großartige Formulierung, wie ich finde. So selten wie Logan Paul da ist, so langweilig finde ich ihn, oder so ähnlich hast du gesagt. Und so Ja, unfrisch ist er oder so ähnlich. unfrisch, ja. Und das trifft es tatsächlich. Ich bin auch wirklich, ich bin überrascht, dass ich es genauso empfinde, weil Logan Paul ja eigentlich alles hat. Er ist spektakulär, er ist Social Media Star, er macht sehr, sehr spektakuläre Matches, aber er langweilt mich mittlerweile. Es ist ganz komisch. Er ist selten da und wenn er da ist, weiß ich, ja, super. Also fast so ähnlich wie Brock Lesnar 2015. Also er ist Oh da ja, und super Vergleich. es interessiert keinen, so nach dem Motto. Also, Und das ist ja auch faszinierend, weil wir reden über Brock. Und Brock kann man sich jetzt eigentlich kaum noch vorstellen, nach seinem Comeback da als Rübezahl vor ein paar Jahren, dass Brock irgendwie langweilig sein könnte. Obwohl er nicht viel mehr Auftritte hat als damals, ja. Und damals war Brock irgendwie durch. Und Brock hatte damals Heyman an seiner Seite. Also ganz merkwürdig. Manchmal passiert etwas und man kann es nicht sagen. Interessant, dass ich dich jetzt wegrätsche, tut mir leid. Aber das Witzige ist, Brock hat ja 15 ein Gimmick gespielt. Und danach hat er sich selbst gespielt. Aber Logan spielt sich selbst, seitdem er da ist, glaube ich. Und das finde ich interessant. Weil eigentlich wäre das ja eine Erklärung dafür, dass Brock auf einmal jetzt wieder so genau over ist, weil er, sag ich mal, Spaß hat, weil er selbst frei ist und machen kann, was er will. Nur das zieht bei Logan Paul nicht der Vergleich, weil er darf von Anfang an frei sein, so nach dem Motto. Und deswegen passt es nicht als Erklärung. Ja, in der Tat, schwierig. Also bei Logan Paul kann ich es auch nicht greifen, denn er macht eigentlich alles richtig, finde ich. Aber es funzt irgendwie nicht mehr. Ganz, ganz komisch. Ich kann es auch nicht beschreiben. Merkwürdig. Wir werden das abwarten, wie sich es da weiterentwickelt, werden auch berichten. Also ich bin auf das Match jetzt nicht so wirklich heiß. Also Chris findet es, glaube ich, interessanter als ich. Gleichwohl, ich werde es mir natürlich angucken. Ja, das ist ja klar, dafür sind wir ja da, weil wir es gucken und dann drüber reden wollen. Aber ja, so heiß bin ich nicht. Und Chris, sag ich mal, ist ein bisschen mehr gespannt auf dieses Match. Ja, kurz zu Meltzer. Manche haben sich darüber aufgeregt, dass wir überhaupt immer noch auf die Sterne eingehen, weil keiner nimmt Meltzer ja mehr ernst. Also so weit würde ich jetzt tatsächlich nicht gehen. Der Typ ist schon, also wenn Meltzer Sterne zückt, gucken die Leute hin. Und sei es nur, um sich aufregen zu können. Ja, Hate Watch ist ja das neue Wort, das ich von Chris gelernt habe. Chris und mir macht es einfach unglaublich Spaß, diese Sterne. Ja, es ist witzig. Es macht Spaß, weil wir können unsere immer in Relation dazu setzen und das macht jeder ja auch. Ja, und warum sollen wir sagen, der doofe Dave? Sorry, das ist mir einfach zu billig, mache ich nicht. Und deswegen nehmen wir die Sterne, gucken, machen unseren Vergleich und decken uns unseren Teil und reden drüber. Ist doch nur lustig gemeint. Aber schon interessant, dass das eins der wenigen 5 Sterne war der letzten Jahre, in einem Match, also dass mehr random hätte nicht rüberkommen können. So, und der Rest des Schützenfests stand in erster Linie im Zeichen des Queen of the Ring Turniers tatsächlich. Also die Damen waren hier eindeutig bei SmackDown in der Überzahl. Viele Erstrunden-Matches, Nia Jax gewinnt gegen Naomi. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also 10,5 Minuten hat es ja gedauert. Obwohl es tatsächlich ziemlich gebotscht war, stellenweise, fand ich es trotzdem irgendwie gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt, weil es ist schon heftig, was Nia Jax da teilweise für Spots im Moment nimmt. Also das hat sie vorher auch gemacht. Es wirkt jetzt ein bisschen runder, in Anführungszeichen, aber vor dem Hintergrund, dass sie ja nun körperlich doch, sag ich mal, ein Powerhouse sozusagen eher ist. Und auch nicht mehr die Jüngste, ist das, finde ich, schon bemerkenswert, was sie da teilweise für Spots mittlerweile nimmt. Die Botches bleiben natürlich nicht aus, insbesondere wenn der Gegner Naomi heißt, da fließt eben nicht alles. Aber ich finde, sie haben es zumindest fürs Mainstream-Publikum gar nicht mal schlecht kaschiert, weil sie sich auf ihre Stärken besonnen haben. Sprich, naja, Jax nimmt spektakuläre Moves, Naomi hüpft durch die Gegend und macht auch ein paar spektakuläre Sachen, bei denen man eh einiges kaschieren kann. Dass naja, Jax hier gewinnt, ist für mich absolut folgerichtig, hätte gar nicht anders sein dürfen. Naomi ist da und das ist ja auch dann für viele gut, für manche nicht so gut, aber müssen wir nicht bewerten. Naja, Jax ist doch die man deutlich besser jetzt noch in Storyline-Entwicklung reinbauen kann, um Leute overzubringen. Ja, haben sie gewonnen. Ich weiß nicht, wenn du willst, sagst du was, sonst mache ich weiter. Ich weiß nicht, willst du was sagen? Ich werde dich niedergrätschen, genau, wenn es soweit ist, aber ja, vielleicht ein bisschen unglücklich, dass Naomi vor einer Woche Number One Contenderin war, aber ja. Ich finde es gut, dass Nia Jax gewinnt, weil ich bin irgendwie im Moment sehr, die Aktie bei ihr ist, wie bei Drew, bei mir sehr hoch gerade. Ja, es ist, ist bei mir aber ähnlich tatsächlich, also es wirkt auch so ein bisschen erarbeitet tatsächlich. Und das, auf jeden Fall, da sind wir immer sehr, sehr gnädig, in Anführungszeichen. Die Jungs durften auch ran. Also DIY haben da erstmal wieder gesagt, wir wollen die Tech-Team-Champion. Ja, besten Dank. Und Carmelo Hayes gegen Baron Corbin, also quasi ein NXT-Match, möchte man fast sagen. Corbin ja auch lange Zeit bei NXT unterwegs, hat da durchaus an sich gearbeitet, auch was Moveset angeht und In-Ring-Präsenz. Also ich finde, das ist deutlich fokussierter und frischer, was wir da von Corbin sehen. Hat natürlich mit Carmelo Hayes auch einen dankbaren Gegner gehabt. Und das Finish, man hat es ja durch einen Einroller dann für Carmelo Hayes, sag mal, ausgehen lassen. Nur 6,5 Minuten, aber frisches Match, war eine absolut runde Sache. Und dass Carmelo Hayes overgeht, ist klar. Corbin war ja, glaube ich, auch nur der Substitute. Ich weiß gar nicht, wer ist denn da ausgefallen? Ich habe schon wieder komplett vergessen. Oh, gute Frage. Bobby Lashley? Ja, ich glaube Lashley. Ich glaube, es war Lashley tatsächlich. Müsste ich nochmal verifizieren. Ja. Genau, klar, es war Lashley. Jetzt sehe ich es auch gerade, dass Corbin sich da sozusagen reingebracht hat und schon im Vorfeld ja von Carmelo Hayes dann so ein bisschen angestachelt wurde. Ja, wie gesagt, flott. Was hatten wir noch? Jade Cargill hat ein Singles-Match gehabt, auch Queen of the Ring Nummer 1 Match, gegen Piper Niven, und ich finde, wie soll ich sagen, also man hat auch hier gesehen, dass, also einige Sachen wirken extrem gestellt von Jade Cargill. Also da musste die gute Piper Niven teilweise 1-2 Sekunden warten, bis Jade Cargill dann sich in die Position, also gerade beim Jaded und so weiter, wenn die den angesetzt hat, da humpelte es teilweise. Allerdings, das hätte auch 1000-mal schlimmer sein können. Wir werden, also es war jetzt auch nicht die Erleuchtung, ja, kann es auch gar nicht sein letzten Endes, aber wir sehen, dass sie hier als Tag-Team-Championess ein Singles-Match bekommen hat. Das ging auch gleich mal doppelt so lang fast wie das Match ihrer Tag-Team-Partnerin, die auch ein Round-One-Match gehabt hat gegen Candice LeRae. Sie hat relativ flott kurzen Prozess gemacht. Und also bei den Mädels, sag ich mal, keine großen Überraschungen. Mal gucken, Chris, läufst du da schon auf den Split raus? Das wäre ja ein bisschen mau und sehr früh, wa? Ja, also ich bin gespannt, wie sie es lösen werden, denn die Gefahr besteht ja, dass sie aufeinandertreffen. Ich finde es, also eine Sache, die ich an diesem Turnier gut finde, ist, dass man ein größeres Feld hat, weil dann wirkt ein Sieg bei einem King of the Ring oder Queen of the Ring irgendwie besser und hat mehr Intensität. Das finde ich cool. Ich finde es auch gut, dass so Stars drin sind, denn das hat man bei WWE in den letzten Jahren ja verabsäumt. Also da hat man ja absichtlich so die Superstars rausgehalten. Ich meine, Randy Orton ist ja, glaube ich, auch dabei. Und das finde ich gut. Das finde ich gut. Auch wenn wir dann zu Raw kommen, sehr unglücklich mit den Sieger bin teilweise. Aber ein Ding ist, ich finde den Fokus auf Cargills In-Ring-Fähigkeiten super spannend. Jetzt, ob das mit AEW zu tun hat oder nicht, das vermag ich nicht zu sagen. Das ist ein Thema, das viel zu aufgeblasen ist. Das ist ein gefährliches Thema. Also, da darfst du heutzutage nicht sagen, sonst wirst du gesteinigt auf offener Straße. Aber natürlich, ich sehe es auch, ich bin ja nicht blind, aber es gibt im Roster viele Superstars, finde ich, die einen ähnlichen oder schlechteren Stil gehen im Ring. Und hat es nicht so die Aufmerksamkeit. Das finde ich super spannend. Für mich ist das absolut solide. Und die Gegnerin Piper Niven, das ist natürlich eine Dame, die für mich im NXT UK-Bereich eigentlich viel besser war. Es kommt mir so vor, als würde sie im Main-Roster, entweder darf sie nicht oder sie hat an Motivation verloren. Das ist irgendwie nicht mehr so sanft und auch nicht solide und technisch begabt, wie sie bei NXT UK war. Irgendwie hat sie da ein Dings verloren. Das ist auch interessant, aber weiß ich nicht. Deswegen, das sind so für mich die einzigen Dinge, die ich so mitnehme. Also der Fokus auf Cargill ist spannend und ein Split, das wäre zu früh, hätte keinen Impact. Also ähnlich wie, keine Ahnung, Ciampa gegen Gargano, das hat man offenbar Gott sei Dank fallen gelassen. Das muss ja eigentlich es muss bei Mania stattfinden, dieses Match. Also kurz vor Mania, der Split irgendwie. Wer da Heel turnt. Wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt wieder. Das tut mir auch leid, liebe Zuhörer. Man hat hier für mich noch immer den falschen Weg gewählt. Eine Tag-Team-Regentschaft der beiden passt nicht hinzu. Der Impact eines Turns wird nie so groß sein. Dafür fühle ich diese Freundschaft nicht der beiden. Ich fühle das Tag Team nicht. Deswegen, ja, gut, dass das Turnier so groß ist mit Stars. Gut, dass Cargill gewinnt. Und umso spannender, dass der Fokus bei ihr so unglaublich groß ist bei den Innenringen. Also da schaut man ja mit der Lupe hin. Das finde ich sehr, sehr interessant. Kurz noch zu Jade Cargill ergänzen. Das hast du, finde ich, sehr schön angesprochen. Wir werden auch einen Teufel tun, jetzt hier jederzeit bei Jade Cargill jeden Move da zu analysieren, ja, und zu sagen, hier bei AEW war es ja noch schlimmer oder nur leicht verbessert oder jetzt tausendmal besser. Ja, also dieses AEW-Gegucke so, Jade Cargill war bei uns doof und bei euch auch, viel Spaß. Oder das WWE-Gedöns, bei uns ist Jade jetzt die Tolle und so und bei AEW war sie blöd. Also so einen Schrott machen wir hier natürlich nicht. Gleichwohl, da wollen wir uns auch nicht von frei machen, das gehört sich, finde ich auch. Wir gucken natürlich drauf, ist ja klar. Wir werden schon mal auf dem Augenwinkel oder mal etwas detaillierter drauf gucken, aber wir werden hier nicht irgendwie einen Jade Cargill-Bashing- oder Praising-Podcast machen. Mhm. Das ist uns auch dann zu doof, ne? Aber einen Blick drauf werfen, das wird man ja mal machen dürfen. Ja, dann waren die Jungs an der Reihe. Bevor die Jungs an die Reihe kamen, gab es ein Backstage-Segment, das im Internet, sag ich mal, eine gewisse Resonanz erfahren hat. Nämlich Backstage stand Solo Sikoa mit einer Kette, einem Jackett und wohl auch Handschuhen. Paul Heyman kam dazu, war etwas irritiert, also Tama Tonga und Tongaloa, wie er jetzt gerne genannt wird, ja, nicht, ja, Tangaloa, sondern Tonga, also Tama Tonga und Tongaloa. Geil, Vince, also hätte auch von Vince kommen können, aber es ist jetzt, wie es ist. Ja, Heyman immer noch sehr verwirrt und Solo Sikoa sagte, du hier, pass mal auf, du hast doch nicht mit dem Tribal Chief gesprochen seit WrestleMania, oder? Heyman, nein, habe ich nicht. Solo, ja, aber ich habe. Heyman völlig verwirrt, fast versteinert, guckt er ihn an. Und der Tribal Chief hat gesagt, dass ich hier, solange er weg ist, in charge bin. Und du bist jetzt mein Wise Man, Paul. Und da hat er ihn in den Arm genommen und gesagt, dass er ihn liebt und ein bisschen gestreichelt, ja. Ich muss sagen, ich fand das Segment gar nicht schlecht. Also im Internet gab es da ziemlich viel Häme, ob des neuen Outfits, über das man von mir aus auch streiten kann, ja, also das hätte man vielleicht anders machen können, aber meine Güte, ja, es hat die Vergangenheit schon häufig gezeigt, wenn man sich lautstark über etwas zu Anfang lustig macht, dass es dann nachher irgendwie ein Signature ist, der nachher einen gewissen Kultstatus auch ausmachen kann. Also ich will es jetzt weder verteufeln noch in den Himmel heben, ja, also ich nehme es einfach mal so zur Kenntnis und fand Solo in dem Segment jetzt Jackett hin oder her, ich fand ihn eigentlich ganz gut, ganz ehrlich. Heyman ist sowieso immer großartig in solchen Segmenten und deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie du es wahrgenommen hast. Also ich fand es wirklich, also nach wie vor, also wenn Heyman und jetzt mit der Bloodline, interessiert mich tausendmal mehr das, als wenn Cody mit irgendeinem Energy-Drink-YouTuber da über einen US-Titel sich unterhält. Auf jeden Fall. Also ich bin, muss ich sagen, sehr glücklich irgendwie über diese Entwicklung. Es ist irgendwie, ich habe es nicht gefordert, aber ich habe irgendwo vor ein paar Monaten, glaube ich, damit gespielt. Ja, Solo Sikoa, Anführer der Bloodline 2.0, warum nicht? Probiert's. Und wir sind mittendrin. Ich finde, dass du es gut zusammengefasst hast. So ein Outfit, ich kann mir vorstellen, dass Solo dann, keine Ahnung, 20, in 25 Jahren, wenn er bei der Hall of Fame ist, das dann auch aus einer Kiste rauskramt und einen riesen Pop bekommt, wie Paul Heyman, als er in seinen ECW-Kiste gegriffen hat. Das kann sein, muss natürlich nicht. Ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber probiert es einfach. Das sind Segmente, die brauche ich. Also Solo gibt ja sein Bestes und Mimik für mich war da immer auch am stärksten. Für mich fehlen noch weiterhin die Siege. Es fehlen nur so auch Backstage-Attacken. Befördere jemanden ins Krankenhaus. Er muss da noch ein bisschen irgendwie diese Unterstützung bekommen durch Sachen, die er getan hat, die er ausgeübt hat. Das ist das, was mir ein bisschen noch fehlt. Aber sonst, wie du gesagt hast, das ist für mich auch bei SmackDown tatsächlich im Moment das Spannendste. Und man hat den Vorteil, dass natürlich jetzt frische, junge Leute dazukommen. Ich persönlich hoffe ja auch auf Fatu, das haben wir schon angesprochen, ein Mann, den ich mir jetzt privat auch angeguckt habe. Die Gefahr natürlich, dass er allen den Rang abläuft, denn das ist schon ein Brettermann. Also der macht das in allen Bereichen sehr, sehr gut und ich würde ihn mir sehr wünschen. Ja. Und Heyman, ich glaube, das Einzige, was ich zu ihm sagen kann, ist als Kompliment, A, das Thumbnail und B, du kannst diesen Mann, und das ist bei WWE nicht bei jedem der Fall, eigentlich also bei wenigen, du kannst ihn problemlos in jeden Hollywood-Film oder Serie stecken und er wird abliefern. Und da, diese Mimik, das Talent, das oft genug gesagt, wird aber auch oft genug wiederholt, weil es einfach so unglaublich gut ist. Und ich persönlich kämpfe mit mir, weil ich mit den Szenario spiele, dass Solo quasi irgendwann Heyman noch attackiert. Ich denke, darauf wird es auch hinauslaufen und dadurch noch ein bisschen Heat bekommt und es dann irgendwie zur ja, Original Bloodline kommt, wo Heyman dann zurückkehrt zu Roman und die Bloodline 2.0 für sich ist. Aber ohne ihn wird es nicht gehen. So sehr ich Solo mag, und ich mag ihn sehr, ich finde, die Entwicklung ist fantastisch, ich finde, er macht das Beste draus. Die Niederlagen verstehe ich bis heute nicht, aber okay. Aber er braucht ihn. Und er braucht diese Segmente. Und ich fand das Segment gut, und ich verstehe die Häme nicht wirklich, denn ich fand das gut. Ich bin da, aber gut, das ist natürlich Ansichtssache, aber das ist genau das, was ich brauche. Und man muss so weitermachen, denn ich glaube, in Solo steckt viel. Er ist ja sehr frisch und noch jung. Und wenn da die Sicherheit reinkommt, das wird gut. Und ich muss sagen, ich freue mich auf den Civil War. Ich freue mich drauf, um ehrlich zu sein. Das wird eine gute Sache. Vielleicht mit einem Wargames-Match bietet sich ja an. Aber man muss halt am Ende sagen, so gut Solo ist und die Tama-Brüder, Heyman ist unglaublich. Punkt. Ja, bin ich bei dir. Also Tama Tonga und Tongaloa sind ja, wie soll ich sagen, so quasi die beiden Solo-Sikoas, die Solo für Roman Reigns war sozusagen. Ne? Also die nehmen jetzt Ja, diese genau, Rolle ja. ein. Und sie werden, glaube ich, degradiert zu den Usos, wenn der Kollege Fatu da noch dazu kommen wird. Denn der wird dann der richtige Solo für Solo gewissermaßen. Und dann, ja, dann haben wir Civil War. Und ich bin gespannt, wen Reigns dann noch dazu kriegt. Sami Weil, Zayn. ne, ja, oh, das wäre sogar, oh, das wäre schon was. Das wäre zwar ein bisschen History Repeating, aber, oh, doch, kaufe ich. Hätte was. Kaufe ich, definitiv kaufe ich. Sehe ich zwar nicht, aber ich würde, als du es gesagt hast, sofort Reaktion war, oh, okay, geil, doch, hätte ich, glaube ich, und wird, glaube ich, auch bei den Fans gut overgehen, das Ding Oh tatsächlich. ja, oh ja. Das wird overgehen. Mal gucken auch, wie man es dann inszeniert, dass das Zayn und Roman wieder Buddies werden. Also, da muss man ja auch echt ein bisschen in die Trickkiste dann greifen, wenn man es halbwegs brauchbar und schlüssig erzählen möchte. Und nicht, dass Zayn dann einfach wieder mal da ist und Roman rettet oder irgend so ein Mist. Also da muss schon so ein bisschen so eine Redeem-Tour kommen, wenn man es cool macht. Und dann wäre es tatsächlich, in der Tat bin ich bei dir. Das wär richtig, richtig gut. Ja, dann kamen noch zwei Qualifying-Matches von den Jungs. Der eben angesprochene Tama Tonga hat Angelo Dawkins mehr oder weniger kurz und knackig abgefrühstückt. Danach kam noch Solo Sikoa und hat auch noch ein bisschen angeprügelt auf Angelo Dawkins. Also die Bloodline ist entschlossen und angepisst. Das ist offensichtlich die Punchline, die wir da jetzt mitnehmen dürfen. Und der Main Event war der von dir schon angesprochene Randy Orton gegen AJ Styles. Ja, verliert wieder und möchte gegen Dwayne Johnson, wie gesagt, antreten. Schwierig, schwierig, aber ja, das war ein gutes Match. Das war Überraschung. Ja, Randy Orton ist drin, AJ Styles ist drin. Randy hat sowieso Bock. Styles ist immer noch ein großartiger Wrestler, der mal auch in B-Pay-Per-Views 5-Sterne-Matches raushaut, wie wir gelernt haben. Es war ein Melzer-Match, so würde ich es zusammenfassen. Und damit ist alles gesagt, wenn ihr wisst, was wir mit WWE Melzer-Matches meinen. Ich will nicht tiefer darauf eingehen und sage, ihr könnt es euch A in voller Länge auf YouTube angucken, falls ihr es nicht gesehen habt. Und B, es war ein richtig gutes Wrestling-Match. Damit kommen wir zu Raw. Ja, Raw hat auch natürlich vor allem den Turnier weiter fortgeführt und angefangen wurde aber mit der Musik oder Promo von Drew McIntyre. Der hat sich über CM Punk aufgeregt, Sachen gesagt wie: Ja, jemand, der so aussieht wie ein Drogenabhängiger, aber trotzdem nie Drogen genommen hat. Und er hat es geschafft, den größten Trick des Teufels auszupacken, alle davon überzeugen, dass er nicht existiert und dass er halt verletzt ist. Diese ganzen Geschichten hat er ausgepackt, McIntyre. Hat es aber dann auch über die World Heavyweight Championship gesprochen. Und herauskam natürlich der amtierende Champion oder vielmehr die Seth Rollins Championship, die du ja so schön betitelst. Und dann ist sie, ja. Und ja, Breeze kam raus, frisch aus einem Sieg und hat gesagt, du pass auf, einfach so über mich zu reden, ohne Konsequenzen, das wird es nicht spielen. Und du musst mal in den Spiegel schauen, du hast es dir selbst verbockt, aber solltest du Bock haben, ein Titelmatch, eine Opportunity, die gebe ich dir auf jeden Fall. Und ich denke, das werden wir irgendwann auch zu sehen bekommen. McIntyre aber, glaube ich, ist ebenfalls verletzt. Also da bin ich mir nicht sicher, aber er wurde dann, glaube ich, aus dem Turnier genommen. An dieser Promo war jetzt nichts spannend, aber ich vergleiche sie irgendwie mit Cody und Logan Paul. Und es ist interessant. Ich finde im Moment beide viel spannender. Vor allem über McIntyre müssen wir nicht reden. Das ist im Moment frisch, es ist sauber. Er steckt in einer für mich sehr coolen Fehde, die aber bald mal so ein Match braucht, weil sie drehen sich jetzt zum ersten Mal im Kreis, finde ich. Priest, ich bin wohlwollend bei Priest. Also ich bin wirklich im Moment, da drücke ich ein paar Augen zu. Er gibt sich Mühe und das war okay, aber anders als bei Cody und Logan sehe ich irgendwo noch Potenzial, aber sie sind nicht weit weg, wo ich bei beiden sage, ja, ist nicht spannend. Wo ist der Twist? Aber so weit möchte ich nicht gehen. Aber irgendwie, dass so beide diese Promos hatten, ist für mich sehr spannend irgendwie. Und hat gleichzeitig super viele Parallelen, aber gleichzeitig auch nicht. Ich hoffe, man weiß, was ich meine. Also ich glaube, ich weiß, was du meinst und bin genauso bei dir, wie ich nicht bei dir bin. Also ich bin bei dir, dass das Segment für mich auch von wenn man das Thumbnail sich anguckt, das finde ich, das zeigt es eigentlich ganz gut. Also da ist irgendwie, ja, man kann was erkennen, ja. So. Und es ist auch besser, fand ich, als Cody und Logan. Aber es hat mich tatsächlich, es hat mir auch nichts gegeben, dieses Segment. Mhm. Also ich fand's wirklich, wirklich sehr mau, muss ich sagen. Und Priest war, fand ich, fast noch mauer als Drew. Drew fand ich zum Beispiel, zu Anfang hätte ich ihn fast abgefeiert mit diesem Spruch. Jemand, der keine Drogen nimmt, wie kann der denn aussehen wie so ein Drogenabhängiger, so in die Richtung? Also was die Spitzen gegen Punk angeht, da ist Drew ja fast auf Punk-Niveau mittlerweile. Das ist ja trocken und so delivered und mega, was der da raushaut. Aber Drew braucht einen guten Tag und er braucht ein gutes Gegenüber. Und das ist Damien eigentlich nicht. Im Moment sowieso nicht, finde ich. Was schade ist, weil er hat was. Damien hat was. Und das kommt auch immer wieder mal durch, das, was er hat. Aber das hier wirkte für mich grundsolide runtergespult. Also wie zwei Profi-Wrestler, die irgendeine Promo runter, als ob sie die eingeübt hätten. Also ich kann es gar nicht beschreiben. Oder da fehlte einfach das Feuer. Keine Ahnung. Das war irgendwie, das war langweilig. Ich fand es wirklich langweilig. Wenn da nicht dieser Beginn von Drew gewesen wäre, wo ich da roffel, da hätte ich wirklich also das Cody Go Away Heat gehabt bei der Promo. So war Drew, finde ich, hier derjenige, der noch so ein bisschen was retten konnte. Damien ist überhaupt nicht in die Gänge gekommen, fand ich. Und also im Ergebnis bei dir, nur ich fand es eben noch deutlich schwächer und ich will, aber ich kann es nicht dran glauben, dass Damien sich vielleicht dann noch wie der Baron Münchhausen am eigenen Zopf aus dem Sumpf, Zopf ist gut, Schopf aus dem Sumpf zieht, Grüße an Rigel, am eigenen Zopf aus dem Sumpf zieht, das sehe ich leider nicht. Wobei, er hat ja einen Zopf, deswegen komm stehen lassen, Zopf. Damien Priest hat ja sogar zwei Zöpfe. Pech gehabt, Rigel, ja. Pech gehabt. Und aber das sehe ich leider auch nicht, ob es jetzt Schopf oder Zopf ist. Ich bin da so ein bisschen traurig, weil ich weiß, dass Drew eigentlich auf dem Peak ist gerade und ich weiß, dass Damien es könnte, aber es bleibt hinter den Hoffnungen zurück. Nicht Erwartung, hinter den Hoffnungen, würde ich sagen. Damien Priest ist so jemand, ich erinnere mich an ein Referat in der Schule, das hat jemand super vorbereitet, hat das auswendig gelernt bis zum letzten Punkt und Komma, hat das perfekt gemacht und dann fragt ihn die Professorin eine Frage und er kann nichts sagen. Und so sehe ich Damien Priest, das ist perfekt vorbereitet, aber es fehlt mir dieser Twist, es fehlt mir dieses Spannende, was eben McIntyre und Punk haben. Und ich glaube, hier ist da, um vielleicht auch Priest in den Schutz zu nehmen, ich glaube, Punk und McIntyre haben in ihrer Fehde das Skript so, das schmeißt Triple H ihnen zu und sagt, ja, schau, dass die Bullet Points drin sind, sonst mach, was du willst. Ja. Ich glaube, bei Priest sagt er ihm, du pass auf, ich brauche 80% von dem Spaß hier. Und denke, damit kommt er nicht so zurecht. Aber ich denke, ich brauche diesen World Heavyweight-Titel bei McIntyre und der muss ihn dann gegen Punk verteidigen beim SummerSlam. Und Punk muss ihn dann gewinnen. Ich glaube, das braucht dieser Titel. Ja. Aber ja, mal sehen. Es sind ja 2/3 von diesen Leuten verletzt. Fasziniert aber auch, weil du meinst, dass es Priest gerade nicht hat. Komischerweise, wer es hat und finde ich auch schon seit längerem hat, jetzt war nur eine Zeit lang nicht da, Sheamus hat es im Moment. Das ist heftig. Sheamus ist, der ist großartig. Also Sheamus ist sowieso am, nee, nicht immer, aber irgendwie seit er nicht mehr die erste Geige spielt sozusagen, haut Sheamus in Segmenten und Interviews immer geile Sachen raus. Auch Social Media ist Sheamus im Moment in einer großartigen Verfassung. Ich würde auch 1000-mal lieber Sheamus gegen Drew sehen tatsächlich. Also das in jeder Hinsicht, im Ring, promomäßig. Also da wirkt jetzt auch, zumal die ja auch schon Segmente hatten, da hat Damien keine Chance derzeit. Schade. Also so ein World Heavyweight Titelmatch zwischen McIntyre und Sheamus, das würde ich kaufen. Ich auch. Das wär geil. Ja, also viel drin, obwohl nicht viel drin ist. Queen of the Ring. Hier sind wir mittlerweile im Viertelfinale. Und Io Sky konnte sich gegen Shayna Baszler durchsetzen. Folgerichtig. Hat auch dann eine Promo auf Japanisch gegeben, hat gesagt, sie will das Turnier gewinnen. Kalito ist weiterhin im Clubhouse, auch wenn er eigentlich nicht willkommen ist. Hat gesagt, du, pass auf, Rhea ist nicht da. Ich werde sie ein bisschen ersetzen oder versuchen. Dominik's Look wird immer interessanter, finde ich. Er ist ja auch verletzt, also es ist ja im Moment eine Plage bei WWE. Und Priest, bleibt quasi in seiner Rolle und sich auch treu. Hier bin ich irgendwie interessiert, was du davon hältst, denn es gab eine Backstage-Promo und ich sag's vorweg, ich fand sie wieder sehr gut. Also Gable, wir haben jetzt so ein 2-2. Also 4 Wochen, glaube ich, ist jetzt der Heel-Turn. Oder 5, wenn man diese Attacke, also ein wohlwollendes 3-2 für okay. Denn die letzten 2 Wochen fand ich irgendwie shit, weil da wurde plötzlich dann von Bronson Reed abgefertigt. Aber hier, es ist zwar vollkommen traurig, denn die Protagonisten hier, die das perfekt gemacht haben, waren Maxime Dupri, Tozawa und Otis. Und irgendwie muss man das, es ist noch nicht ausgeschlachtet, man muss das noch ein bisschen weitermachen, denn er schnauzt sie dann nieder und alle machen einen perfekten Job, alle. Vor allem Otis, wie er ihm auch nachspricht. No matter what. Ja. Und Tozawa, also das ist Tozawa war perfekt. Top, Gold. Und Gable, der fühlt sich da wohl. Also der, wie er die dann niedermacht, da, wie gesagt, ich möchte die alle umarmen und sagen, alles wird gut, Leute, alles wird gut. Das hat wieder das Ganze gerettet, nur man muss die Konsequenz reinkriegen. Er muss irgendwie, ich weiß nicht, er hat jetzt ein Triple Threat Match. Muss er diesen Titel gewinnen? Ja, eigentlich schon. Und dann muss er als Champion irgendwie vorangehen und die alle niederschnauzen, aber gleichzeitig seinen Titel verteidigen. Man muss da irgendwie einen Zwischenschritt finden, denn das war wieder genau das, was ich sehen will. Das war perfekt. Und die Protagonisten hier, Maxine Dupri, die macht das auch fantastisch, aber die letzten 2 Wochen waren ein bisschen tödlich für diesen Heel-Turn und das genau war wieder vollkommen richtig. Schaut es euch an, wirklich. Es gibt hier das Video, ich möchte jetzt nicht WWE promoten irgendwie, aber das ist wirklich gut gemacht. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das würdest du dein Auto wieder auftanken und sagen, okay, ja, passt, jetzt gehe ich auf die linke Spur und gib Gas. Also das war wichtig. Also ich fand beide Backstage-Segmente tatsächlich gut. Also auch Damien Priest im Judgment Day als Leader, da gefällt er mir tatsächlich. Also da finde ich ihn besser. Dominik ist outfit-technisch über jeden Zweifel erhaben, muss man sagen. Also besser als Dominik derzeit aussieht, geht's einfach nicht. Das ist wirklich perfekt. Schnauzbuddy ist fantastisch. Ich überlege, den Look mir jetzt auch zuzulegen. Also da bist du, glaube ich, in den Clubs, da bist du also wirklich der König, ja. Also da kriegst du sie alle. Aber das nicht nur das Segment der Show, sondern, und das ist wirklich traurig, die Storyline von Raw. Auf jeden mit Fall. Mit Abstand. Mit sehr viel Abstand. Ist die Alpha Academy derzeit. Und du hast ja die drei, die Opfer genannt. Gable ist genauso großartig. Also alle 4 sind so gut in diesen Segmenten. für mich Star der Woche diesmal tatsächlich Tozawa. Also der hat sogar Otis noch getoppt und Otis war wieder großartig. Otis war, also das sind Nuancen zwischen den beiden. Ja, also Maxine Dupri kann ja auch immer sehr schön traurig gucken, aber viel mehr kommt bei ihr auch nicht. Aber das ist auch gut. Aber Otis und Tozawa haben ihre Rolle so geil gespielt. Wenn ich hier irgendeinen Wermutstropfen finde, dann ist es die Tatsache, und das ist wieder so anbiedernd WWE-Schrott, dass sie dann da doch ihre Signatures machen, dass dann doch getanzt wird und so weiter. Hätte es nicht gebraucht. Das ist billige Schrott-Cheap-Pops ziehen von den Fans, um sie auch ja auf die Seite der armen Opfer zu bringen. Und da ist der Fehler. Das ist der Fehler, ja. Hätte es Eigentlich nicht muss gebraucht. es Wirkung zeigen. Sie müssten jetzt quasi auch ihre Matches gewinnen langsam und besser werden und Genau. Erfolg zeigen. Genau. Aber so, es ist jetzt schon klar, wie es enden wird. Es kotzt mich auch an, ein Stück weit, weil das, was wir jetzt sehen, du sagst, man muss da jetzt noch ein bisschen aufbauen, man muss es noch verbessern. Und ich befürchte, das hier ist as good as it can get. Also besser wird es nicht mehr, weil ab jetzt wird die Ausschlachtung nämlich losgehen. Irgendwann werden sie so ihre Signatures facemäßig zur Rebellion bringen und gegen den Tyrannen sich zur Wehr setzen. Und ab da wird es wirklich schlecht. Dass die das auch nicht verstehen. Damage Control hat sich gebraucht. Und ohne Damage Control ist das nichts mehr. By the way, bei gar keinem mehr mittlerweile von den Mädels. Ja, da ist sogar Asuka gleich verletzt geworden. Also das ist scheiße. Und die Alpha Academy, wenn die auseinandergeht, keiner wird eine Zukunft haben im Main Roster. Vielleicht Chad Gable ein kleines bisschen, ja. Aber von den drei anderen. Otis hat man schon mal als 0815-Face versucht, overzubringen. Und es war nach 2 Wochen erledigt. Das geht einfach nicht. Das ist ein Ding, das fährt. Das musst du so lassen. Und du musst in der Tat, lass den Schrott-Tanz weg. Heute hättest du sie ohne Tanz gerne verlieren lassen können. Hättest dann weiter Gable auf sie einreden lassen können. Denn das hätte man auch ruhig sagen können. Gable was right. Ja, er hat es im Vorfeld gesagt, lass den Scheiß weg. Sie haben es nicht weggelassen, sie haben verloren. Dann kann man sich vom Coach auch mal ausschimpfen lassen, ehrlich gesagt. So, aber wenn es dann irgendwann dazu führt, dass sie gewinnen, dann hast du wieder mehrere Optionen, wie du die Storyline weitererzählst. Und alles, wirklich alles ist besser als diesen Schrott 0815 Face-Turn von unseren drei Opfern, der nach 2, 3 Wochen im Niemandsland verlaufen wird und aus den Shows führen wird. Das ist schade, weil hier haben alle vier einen überragenden Job gemacht. Auch die Geschichte, dass Tozawa erst da loslegt, wie die Feuerwehr ersetzt das um, was Gable sagt. Er ist kurz davor sogar, das Match zu gewinnen, so kurz davor war er nicht. Ja, Bronson Reed musste dann nur mal so ein bisschen aufdrehen. Aber hat da richtig coole Aktionen gezeigt. Die Fans haben sogar mitgemacht. Also sie haben es gekauft ein Stück weit. Nicht total, aber es gab Reaktionen. Und dann kann er wieder an seiner Persönlichkeit nichts ändern, genau wie Otis später auch nicht. Sie müssen dann sich den alten Fehlern hingeben. Klar, würde ich da als Coach auch durchdrehen. Also du kannst da was machen, aber ich finde, diese Storyline hat den Keim ihrer Zerstörung leider schon in sich und wir haben ihn auch schon gesehen. Auf jeden Fall, du hast es perfekt zusammengefasst. Dieser schmale Grat zwischen leider Entlassungspapiere, wenn sie einfach als Faces bleiben, aber gleichzeitig diese Chance für einen soliden Mid-Card-Platz, sage ich jetzt mal, für alle. Durch diesen Heel-Turn, der sich langsam aufbaut. Du sagst es, sie müssen nicht gewinnen jetzt, sondern sie merken, okay, vielleicht hat er doch recht und werden immer mehr zum Heel, immer mehr zum Heel, immer mehr zu unfairen Mitteln. Und dann gemeinsam als Heel Alpha Academy, dass man das nicht sieht, ist unglaublich. Unglaublich. Aber du hast recht, es ist zum Scheitern verurteilt. Großartiges Segment, Segment der Show, Fehde von Raw, das war der Peak, meine Damen und Herren. King of the Ring, zweite Runde, Viertelfinale. Gunther gewinnt gegen Kofi Kingston nach Submission. Boston Crab. Solides Match. Also Kofi Kingston ist natürlich für sowas auf jeden Fall zu haben. Gunther soll weiter gewinnen. 14 Minuten. Ich finde es gut, dass man hier auch mal eine Submission reinbaut für Gunther, dass seine Variation an Siegen zunimmt und natürlich der Heal-Faktor weiter gewinnt. Vollkommen richtige Entscheidung, hier ihn auch weiter gewinnen zu lassen. Ist so eine Halbfehde auch, nachdem er Xavier Woods verletzt hat. Tatsächlich ist nicht mehr drin im Moment. Gunther, er muss das Turnier gewinnen. Ich meine, darüber werden wir eh sprechen, spätestens bei der Preview zum Pay-Per-View. Aber es ist so eine Crunch-Phase bei Gunther, merke ich. Es ist eine gefährliche Phase. Aber im Moment ist noch okay. Er gewinnt seine Matches. was sehr wichtig ist. Ja, Becky und Liv, die quasi ihre Fehde weiter vorantreiben. Mittendrin Lyra Valkyria, die ebenfalls im Turnier stattfindet oder stattfindet im Turnier ist. Becky wird ja ihren Titel gegen Liv Morgan, glaube ich, verteidigen. Ich bin mir nicht sicher bei Queen, King of the Ring. Ja, die Liv Morgan Revenge Tour, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass heute der Ort ist, darüber zu sprechen, wo die beiden Frauen sind. Aber eines möchte ich sagen. Der Draft hat Raw viele talentierte, frische Damen gegeben. Liv ist auch noch frisch, aber es wird langsam Zeit, glaube ich, da mal die neuen Würfel rollen zu lassen. Und da meine ich auch Becky. Ja. Noch passt es für mich, aber ich denke, es wird Zeit. Es wird Zeit und ich denke, man hat mit Lyra auch jemanden, dem man diesen Titel ruhig geben kann. Dann schauen wir mal, wer schwimmt und wer nicht. Das ist ja in dem Fall jetzt nicht so schlimm. Es ist nicht wie, als würdest du jetzt random irgendwie, weiß nicht, Xia Li den Titel geben, die aus der Entlassung zurückkommen. Bronze Reed, Akira, haben wir schon angesprochen. Storyline voran, fortgesetzt. Bronze Reed gewinnt brav, also der gewinnt so nebenbei alle seine Matches, hat doch ein Titelmatch beim kommenden Turnier. Gunther, der im Backstage mal Kaiser die Interviews übergibt und ja, auch mit Dragunov sich ein Stare-Down bietet. Ein Teaser von Triple H, der ja für die Cuts war. Also Triple H, natürlich hörst du jetzt zu, das nehme ich dir übel. Lyra Valkyrie auch schon gesagt, sie gewinnt gegen Zoe Stark, ist auch weiter, vollkommen richtig. Sami Zayn, der gegen Otis gewinnt, ja, Otis wollte noch immer den Caterpillar zeigen, trotz Verbot, hat ihn dann das Match gekostet, auch wieder angeschnauzt von Trainer Chad Gable. Becky Lynch, ja, besiegt der Kota Kai, bin ich natürlich nicht so zufrieden. Du hast eines richtig gesagt, das glaube ich war im Nebensatz, alle Damen von Damage Control sind gone, auch Io Sky. Alle haben einen totalen Wert verloren und das liegt an einer Situation, sie verlieren jedes Match. Von daher sehr, sehr schade. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber Dakota Kai ist eine verdammt gute Wrestlerin. Das hat sie hier wieder unter Beweis gestellt. Das Selling ist großartig. Ich bin ja da ein bisschen verliebt, muss ich sagen. Deswegen biased. Ich bitte um Verzeihung. Aber ich denke, man wird uns hier recht geben. Ähnlich, nicht ähnlich wie Alpha Academy. Dafür ist Damage Control zu kaputt. Aber dass man hier nicht das Potenzial erkennt und sie ständig verlieren lässt, ist skurril und nicht nachvollziehbar. Du grätsch mich nieder, ja? Das, ja, aber ich habe da nichts zu ergänzen. Also Becky reißt bei mir keine Begeisterungshäuser mehr ein und dass Dakota hier verliert, ist auch klar. Also das ist der Abgesang von Damage Control. Also ja, der ist schon stattgefunden. Da ist ja nichts, ja, genau. Total hinüber. Ja, die Tag Team Championships werden ausgetragen und hier beginnt meine Enttäuschung ein bisschen. Judgment Day gewinnt gegen alle, die ich mehr gesehen hätte oder hätte sehen wollen. Aber wo ist denn Creed der Sinn? Brad. Judgment Day haben doch gerade erst die Gürtel verloren. Wer will denn dieses Match sehen? Vor allem, es ist ja JD McDonagh, der reinkommt statt Damian Priest, ein Mann, der, glaube ich, einen Rekord von 0 zu 50 hat. Also, ich verstehe es nicht, Leute. Das ist blöd. Das gefällt mir überhaupt nicht. Creed Brothers, das ist technisch so ein großartiges Tag-Team. Haben, glaube ich, auch gefühlt alles verloren, seitdem sie im Main-Roster sind. The New Czech Republic, ich werde es nicht mehr los wegen dir. Tut mir leid, aber ich kann es auch nicht mehr anders. Ja, auch welcher Pay-Per-View war das, wo uns das eklatant vor die Augen getreten ist, dass sie einfach nur generic sind? Australien, ja, vielen Dank, glaube. Genau. Und Office of Pain. Alle anderen wären hier besser gewesen und müssen Miz und R-Truth von diesem Titel trennen. Die Titel sehen nämlich richtig gut aus. Ich bin ein Fan. Und du musst sie mit einem gescheiten Tag-Team jetzt endlich aufbauen und nicht mit einem Witz-Tag-Team, wo sich der Witz schon tausendmal erklärt hat. Das ist der eine Kumpel, der bei jedem Treffen halt irgendwie dabei ist, weil er jeden kennt. Und er kommt immer nach dem dritten wie mit dem gleichen Schmäh. Und du lachst halt mit, weil du dir denkst, boah, Leute, das nervt, aber er ist halt ein netter Dude. Ich kann es nicht mehr sehen, die beiden. Und jetzt haben wir ein Tag-Team-Match, wo ich keine Tag-Teams als Champions sehen möchte. Also, das mit den Tag-Teams funktioniert bei Triple H irgendwie nicht. Ich weiß nicht, warum, aber Ja, vor allem bei den Creed Brothers tut es mir irgendwie leid. Aber gut, mal sehen. Und ja, dann der super Abschluss. Jey Uso gewinnt gegen Dragunov. Ich hab's eh kommen sehen. Uso ist over. Uso ist Sports Entertainment. Uso ist Merchandise Seller. Er ist der WWE-Faktor. Also da ist Triple H wahrscheinlich ähnlich wie Vince McMahon. Dragunov ist für mich der beste Wrestler im Roster im Moment. Ich gehe so weit. Es ist für mich so. Aber er passt nicht hinein. Es ist genau die Angst, die ich hatte. Und es wurde hier evident, dass er passt nicht ins System und er verliert gegen einen Mann, der seinen WrestleMania-Katastrophe damit erklärt, dass zu wenig Zeit war. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Er ist in seiner stärksten Phase, aber diese Trennlinie vom Maximum hat er deutlich übertroffen. Also es gibt ja dieses schöne Expected Goals im Fußball. Und er hat 4 Tore gemacht aus einem Expected Goals von 0,0. Ja, so weit gehe ich. Ist auch okay, ich gönn's ihm. Er hat sich's hart erarbeitet. Aber das hier ist für mich eine große Enttäuschung tatsächlich. Denn wir sind in der neuen Ära. Sie wurde groß angekündigt. Du hast den besten Wrestler im Roster und er verliert gegen Jey Uso. Das ist enttäuschend. Das ist schade. Aber ich verstehe es. Ich verstehe es. Er ist der Entertainer und er wird gegen Gunther im Finale stehen und hoffentlich nicht gewinnen. Mal sehen, wie weit es geht mit Jey Uso. Er ist offenbar richtig weit vorne bei den Offiziellen. Offenbar kaufen die Leute sein Merchandise auch wie Verrückte. Von daher ist es irgendwo nicht wie Cody, aber irgendwo ist es wie Cody und man muss damit leben. Aber ich werde hier meine Enttäuschung nicht verstecken, sondern deutlich in die Welt hinausschreien. Und es ist biased, ähnlich wie Dakota. Aber mehr als bei Dakota sehe ich bei Dragunov einfach so ein Potenzial für großartige Matches. Und ich meine, wer möchte das Finale nicht sehen zwischen Dragunov und Gunther? Oder zumindest ein Halbfinale. Und jetzt werden sie gar nicht aufeinandertreffen. Und irgendwann wird man es dann bei Raw Random in Match 4 uns geben. Und das wird super. Und es wird ein 4-Sterne-Match. Aber es wird beiden nichts bringen. Denn sie, so ehrlich muss ich sein, das ist ein WrestleMania-Main-Event, wenn du es richtig machst. Aber so wird Dragunov ein Ricochet langfristig. Und da sucht man panische die Knarre, um es zu beenden. Denn dass man das nicht sieht, Triple H, weiß nicht, was du noch mehr willst, das ist ein gemachter Star für mich, aber kein Entertainer und da ist, glaube ich, das Problem. Ah, ich finde, Ilja ist tatsächlich ein Stück weit doch auch Entertainer, wenn man es richtig macht, in Anführungszeichen. Auf jeden Fall hat er etwas Spezielles, finde ich tatsächlich, aber muss man mal abwarten, wie sich es da entwickelt im Main-Roster. Ich bin aber bei dir, was die emotionale Sichtweise angeht und versuch's mal so zusammenzufassen: WWE hat mit dem Sieg von Jey Uso alles genauso richtig gemacht wie falsch. Also so, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Du hast es auch sehr schön gesagt, weil du hast alle Gründe genannt, die dafür sprechen, Jey gewinnen zu lassen. Es sind Corporate-Gründe und sie sind absolut nachvollziehbar und stichhaltig. Ich glaube zwar, dass Jays Publikumreaktion über hyped sind und nicht dem tatsächlichen Standing entsprechen. Manchmal ist es ja so, dass der Hype gerade aktuell ist, aber das tatsächliche Standing ist eigentlich schon weiter fortgeschritten und der Hype kommt nur so ein bisschen verzögert hinterher und deswegen trifft es nicht immer das tatsächliche Geschehen. Vielleicht ist es aber auch ganz anders. Vielleicht wird Jey gerade erst dabei durchzustarten. Das kann ich nicht entscheiden. Ich glaube, das ist auch kein Geheimnis. Die Offiziellen waren von Jey Usos Auftritt in Frankreich extrem begeistert, wie sie generell von der französischen Crowd, welche Überraschung, begeistert waren. Aber Jey war ja quasi fast noch mehr als Cody der Star der Show, was Heat und Kamera angeht. So, und WWE enttäuscht, was das angeht, überhaupt nicht, auch wenn Vince weg ist. Man wird jetzt ausschlachten. Ja, also man wird jetzt bei Jey Usos Entrance jetzt immer schön die Lichter ausmachen und dann will man, dass die Fans ihre Cellphones rausholen und dann da immer hinleuchten und so. Also mir wird jetzt schon schlecht, ganz ehrlich. Mir wird immer schlecht, wenn es um Forcieren von Publikumsreaktion geht. Das geht immer nach hinten los und deswegen nervt mich das jetzt schon extrem. Aber ich verstehe, warum WWE es macht, warum WWE es vielleicht sogar machen muss im Moment, keine Ahnung. Aber das ist auch zugleich der Grund, warum Raw so unglaublich langweilig daherkommt, stellenweise. Denn Ilja wäre ein Faktor, hier eine unglaubliche Freshness reinzubringen. Das wäre ein kleiner Upset gewesen, vielleicht sogar ein größerer. Es wäre stimmig gewesen in Bezug auf diesen kleinen Stare-Down, den Gunther und Ilja sich dann Backstage vorher gegeben hatten. Und es wäre vor allem ein mega geiles Match gewesen, das viele bei WWE noch nie gesehen hätten. Aber Ilja ist eben der Newcomer, Jay ist the Hot Shit gerade und deswegen muss man es eben so machen, wie man es gemacht hat. Aber da darf man sich auch nicht beschweren, wenn Leute sagen, dass Raw nicht so gut ist. WWE wird sich da nicht beschweren, denn es gibt genug, die sagen, dass das genau richtig ist. Es wird sogar die Mehrheit sein, die sagt, dass das genau richtig ist, dass man es mit Jay so gemacht hat. Und Iljas Zeit wird kommen. Da kann man auch, glaube ich, nicht viel gegen sagen, gegen diese Sichtweise. Aber für viele, oder für einige, für wie viele, das wird man abzuwarten haben, für einige ist das die Zementierung der Langeweile, dass Jay jetzt gewonnen hat und Ilja jetzt wieder, keine Ahnung, gegen irgendwelche lokale Talente vielleicht antreten muss. Wird man sehen, ja? Oder eben der zweite Ricochet sozusagen wird. Was jetzt noch nicht das Allerschlimmste ist, wenn man weiß, dass Ilja eben auch bei WXW war. Das ist schon ein Riesen-Elevator, jetzt bei WWE zu sein. Klar, ist ein anderer Schnack. Aber entspricht, finde ich, tatsächlich nicht dem, was ein Ilja in Anführungszeichen sein könnte bei WWE. Ich versuche mal den Vergleich mit Vinci zu nehmen. Das ist auch ein Top-Wrestler, ein richtig starker Wrestler. Aber da ist Ilja für mich doch auf einer anderen Stufe. Und es könnte im schlimmsten Fall sein, dass beide das gleiche Schicksal erleiden. Ich habe Vinci übrigens seit dem Trade zu SmackDown jetzt noch nicht gesehen. Also das sind so Andeutungen. Und das tut mir weh, weil wir wissen alle, dass Vinci einfach ein saugeiler Wrestler ist. Aber wir haben es so befürchtet, dass da jetzt nicht die Main-Storylines für ihn rauskommen könnten. Und es geht ja nun offenbar auch so ein bisschen in die Richtung. Und bei Ilja würde es mir noch mehr wehtun, wenn es in diese Richtung gehen würde. Weil das könnte, muss es nicht, aber könnte vielleicht ein kleiner Game-Changer sein, was Freshness bei Raw angeht. Ja, nur ist er nun mal leider Russe. Inwiefern das ein Thema ist, darf man bei den Amis nie unterschätzen oder groß oder kleinreden. Das kann ein Faktor sein, kann keiner sein. Muss überhaupt nichts bedeuten, kann alles bedeuten. Wissen wir tatsächlich nicht. Ilja tritt jetzt auf jeden Fall nicht auf wie der böse Russe, den die Amis da irgendwie ausbuhen würden. Also das kann man nur beim besten Willen nicht sagen. Also ganz im Gegenteil. Und ja, deswegen weiß ich es nicht so ganz genau. Ich kann es wirklich nur damit erklären, dass Jay eben derzeit wohl too hot ist und man Ilja so einen Achtungserfolg geben wollte. Ja, da muss man aber auch jetzt drauf aufbauen, in Anführungszeichen. Der Fresh Restart war es ihm auf jeden Fall nicht. Und das ist genauso richtig, wie sich es für mich auch falsch zugleich anfühlt. Anders kann ich es nicht sagen. Jo, Chris, ich glaube, wir sind durch mit der Raw-Ausgabe. Ich verifiziere mal, wie lange wir hier schon rumtingeln. Ja, es ist kaum gucke ich, haben wir die 90 Minuten überschritten. Es ist also alles in bester Podcast-Ordnung sozusagen. Kommen wir zu ein paar Grüßen. Das fällt mir auf der Startseite wieder nicht wirklich schwer, denn die Grußzahl tendiert dort wieder gegen null. Was aber nicht schlimm ist, denn alles andere grüßt jetzt offenbar auf YouTube. Da haben wir ja, die Zahl geht, es wird langsam überschaubarer. Man kann also wieder ein bisschen beim Grüßen sozusagen die Leute sich rauspicken und es werden wieder immer mehr die üblichen alten Verdächtigen, was dann ja auch ein schöner nostalgischer Effekt ist. Ich fange deswegen trotzdem mal mit dem Forum an, weil da auch einige interessante Kommentare sind von üblichen Verdächtigen. Günther M. hat sich zum Beispiel schon um uns gesorgt, weil wir nicht zum vereinbarten Donnerstag letzte Woche rausgekommen sind. Er sagte, wir sollen doch bitte künftig vielleicht ein Zeichen von uns geben, damit er nicht anfängt, sich Sorgen zu machen. Ich werde das berücksichtigen und auf Twitter immer sagen, hallo, bitte keine Suchaktion rausschicken. Wir hatten nur heute einfach keine Zeit. Patrico möchte wissen, ob sich Chris in München eingelebt hat. Hatte er ja eben schon kurz was zu gesagt. Ja, also dir geht es ja Alles jetzt paletti. einigermaßen gut. Wunderbar, eine wunderschöne Stadt. Ja, ne? Ich war da jetzt ein paar Mal, nie so lange, aber ich finde München eigentlich auch immer sehr schön, muss ich sagen. Gerade im Sommer ist mega geil da, glaube ich. Ah, fantastisch, ja, ein Traum. fantastisch. Vegeta, meine Fresse, ich falle immer in diese alte Sache rein, ja, sorry. Vegeta sagt, top Jungs, findet Baileys Themesong genauso fürchterlich wie wir und ja, ist damit quasi ein bisschen traurig. Er findet aber AJs Themesong ganz gut, da sind wir nicht auf einem Level, also nee, Chris und ich mögen den nicht so gerne, aber Geschmäcker sind ja verschieden und deswegen sind wir immerhin Vegeta bei Bailey einer Meinung. Ich weiß auch nicht, was das ist, das ist so ein KI- Soundbrei, ich erkenne weder irgendwie ein Thema, ich erkenne kein Refrain, ich erkenne nichts bei Baileys Brei, vielleicht gibt sich das ja noch, müssen wir mal gucken. Rivera hat sich zu den Meltzer-Sternen geäußert und wird das jetzt nicht so sehr überbewerten. Vergleicht das mit Leuten, die Videospiele bewerten, obwohl sie nie eins programmiert haben, oder Fußballer bewerten, obwohl sie nie Fußball gespielt haben. Kann sein. Ich glaube, Meltzer war tatsächlich nie Wrestler, sondern immer nur Journalist. Ja, mag sein, dass das ein Vergleich, der durchaus nachvollziehbar ist. Stimmt. Ahnung hat der Kerl natürlich trotzdem ein bisschen. Das passt schon. Ja, und Rigel sei herzlich gegrüßt, der in Hamburg war und St. Paulis Aufstieg gefeiert hat. Ja, das, da muss ich jetzt ja gucken, wie ich mich dazu äußere, denn das darf man ja gar nicht laut sagen. Ich als Hamburger, also ich freue mich total, dass Pauli aufgestiegen ist, aber ich hätte mich auch tierisch gefreut, wenn der HSV aufsteigt. Ja, also das darf man ja gar nicht sagen. In Hamburg muss man ja entweder blau oder braun sein und ich bin ja, was bin ich denn? Ich bin Braunau. Das darf man ja gar nicht sagen. Also das geht, ich bin, Braunau. Nein, das geht ja gar nicht. Ich bin, da bist du bei mir in der Nähe. Genau, ich bin Ballaraun oder irgendwas bin ich. Also ich bin ein Gemisch, das nirgendwo heimisch ist. Ja, und deswegen weine ich und freue mich, dass Rigel es geschafft hat. Ist Pauli in der Bundesliga jetzt? Pauli ist aufgestiegen, ja. Also ja, die Verhältnisse sind auf den Kopf gestellt. Ja, der HSV dümpelt in der zweiten Liga, Pauli steigt auf und Kiel ist auch aufgestiegen. Ja, also der ganze Norden steigt auf, nur nicht der HSV. Es ist alles so traurig, ja. Und beim HSV wird es, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Ja, man sagt unaufsteigbar. So wie Bochum früher unabsteigbar war, ist der HSV jetzt unaufsteigbar. Und ja, das Gute daran ist, dass sie diesmal schon relativ früh verspielt haben und nicht erst beim letzten Spieltag. Das gibt ja auch eine gewisse Beruhigung. aber Rigel hat sich durchaus lernfähig gezeigt. Er weiß jetzt, wie man Leute menschen kann und hat das auch gleich geübt und mich gemenschen. Ja, hat wunderbar geklappt. Also bei uns im Forum ist die Welt in bester Ordnung. Was sagt denn YouTube? Ja, tatsächlich etwas weniger, aber trotzdem wieder 54 Kommentare. Ui. Ich habe mir ein paar rausgesucht. Und zwar fange ich an mit André Wilke. Und der sagt, ja, die Geschichte wiederholt sich. Pandemie, Inflation und ein Österreicher zieht nach München. Oha. Das fand ich, ganz interessant. Ja, wo wir gerade über die Farbkombination Blau und Braun, da passt das ja irgendwie auch ins Bild. Ja, fürchterliche Vergleiche heute. Das stimmt. Mr. Simon mit dem Stern hat Melzer den Vogel aber so richtig abgeschossen. Schöner Podcast und realistische Sternebewertung von euch beiden. Wir sind der neue Melzer. Wir sind der neue Melzer. Ressa Vlarenim, schade, dass es nicht zu Ilja gegen Gunther kommt. Hätte ein Showstealer werden können. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ansonsten gute Raw Drew wieder mit einer Bomben-Promo. Halb, halb. Austrian Scorch oder AOT Scorch, mal sehen, vielleicht werde ich eine Antwort drauf bekommen. Sehr gute Episode. Ich hätte mir beim Fatal Four Way Tag Team Match aber einen anderen Sieger gewünscht als Funko Pop JD McDonough. Oh, ist er nicht alleine? Ich auch. die Schmetterlings nach Gunther kann man machen, weil der World Title wohl noch etwas dauern wird. So könnte man noch ein wenig Zeit überbrücken. Dann solider HO5MN. Bin da bei Gunther auch skeptisch, was den Money in the Bank Koffer betrifft. Irgendwie würde ein Taktier mit dem Koffer und den Gegner erst geschwächt zu besiegen, nicht so recht zu seinem Gimmick passen. Das finde ich sehr gut, weil ich sehe Gunther eigentlich eher als Money in the als King of the Ring Sieger. Das passt für ihn wie angeschnitten. Ja. Und Money in the Bank kannst du jemand anderes geben. Also ich finde, der Money in the Bank passt auch nicht zu Gunther tatsächlich. Irgendwie, da gebe ich dem soliden HO5MN auf jeden Fall recht. Jo, ich auch. Raffaele Di Ruvo, irgendwie geht fast jeder von einem Sieg Gunthers aus. Und es würde auch zu seinem Gimmick passen. Allerdings kann er sich Jey Uso vorstellen. Ich auch, leider. Ja. Cantuccini, da ich bei den Herren von einem Heel King Gunther ausgehe, wird bei den Damen wohl Queen Jade als Face das Turnier gewinnen. Bianca dürfte nächste Woche gegen Tiffany Stratton rausfliegen und der Tipp bei Stratton als Money in the Bank Siegerin der Frauen. Und das wiederum finde ich auch eine sehr gute Wahl. Spechter, Jacob Fatu kann groß werden und sollte gleich prominent platziert werden. Haben wir auch drüber gesprochen. Sandstone, geht es bei Paul gegen Cody nun um beide Gürtel? Die Aussagen von Cody Richtung Grand Slam klingen ja so, aber ist es offiziell? Offiziell glaube ich es nicht, aber Cody hat sehr viel angedeutet und ich denke, es wird ein Champion gegen Champion, was nicht unbedingt notwendig ist. Aurea Nana, Dragunov so clean gegen einen Jey Uso verlieren zu lassen, fühlt sich irgendwie falsch an. Auf jeden Fall unterstrichen. Dr. Blue Jules, ich sehe kein wirkliches Problem daran, einen Jey Uso den World Title zu geben. Ein Damian Priest hat, egal ob Übergangsplatz halt oder nicht, auch den World Title. Wir hatten in der Geschichte der WWE schon schlechtere Leute, die zum Champion wurden. Und noch abschließend Akenoagento, Jay im Finale gegen Tama Tonga würde sogar zum möglichen Involvement Jace in der Bloodline-Story passen. Ich glaube aber nicht an eine Niederlage Tamas im Finale, aber auch nicht an King Tama, weshalb Gunther gegen Orton das Finale lauten wird. Ja, wird sich zeigen. Viele Situationen, die mir jetzt nicht so zusagen, aber eigentlich ganz spannende Predictions auch bezüglich Money the Bank, Tiffany Stratton, das genauso wie King of the Ring zu Gunther passt, finde ich, passt der Money in the Bank Koffer perfekt zu Tiffany. Also das wäre meiner Meinung nach die perfekte Wahl. Und das ist für mich mal die YouTube-Auswahl. Ich hoffe, Leute sind nicht zu angefressen, wenn sie rausgefallen sind. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare, dann seid ihr nächste Woche dran. Nur laut schimpfen, genau. Dann nur laut das schimpfen. Das funktioniert immer bei uns. Ja, vielen herzlichen Dank für die vielen Kommentare. Waren ja dann doch wieder sehr, sehr, sehr viele tatsächlich. Und ich bin mal gespannt tatsächlich, kann es denn sein, diese Sache hier Gunther gegen Orton, das klingt für mich sehr plausibel, aber dann müsste ja Gunther im Raw-Halbfinale sozusagen, also im Raw-Finale, was ja das Halbfinal-Match dann wäre, müsste er dann ja gegen Jey Uso ran, oder Jey Uso, ja, ja. Das wäre dann ja so die logische Folge eigentlich. Genau. Ne? Wenn wir das als Division sehen, Division Raw und Division SmackDown, wie im US-Sport, dann wird ja erstmal in der Western Conference oder Eastern Conference ausbaldowert und dann trifft man sich dann zur NBA Championship sozusagen, wo dann die Stars der Western und Eastern Conference antreten. Dann wäre quasi die Stars der Raw und SmackDown, die müssten dann im Finale. Das heißt, Jey würde gegen Gunther gar nicht im Finale stattfinden können, sondern das müsste dann im Halbfinale sozusagen sein. Genau, das wäre dann quasi das Halbfinale. Genau, ja. Vollkommen richtig. So, und dann, glaube ich, kann man sagen, wer dieses Match gewinnt, gewinnt auch das King of the Ring. Denn von denen, die bei SmackDown rumtigern, sehe ich jetzt keinen, der das gewinnen könnte. Übrigens, wo ist LA Knight? Gute Frage. Also sein Stern ist auch ordentlich untergegangen. Wenn er nicht verletzt ist, dann ja, dann hat man zumindest keine Pläne in Sachen King of the Ring für ihn, ja. Ja. Aber ist er da nicht drin? Warte mal ganz kurz. Ja, es kann sein, doch, dass warte mal. Der House-Show-mäßig. Warte mal. Ich meine, er ist doch beim. Ich will das jetzt nachprüfen. Also, ich bin ja eh nicht der allergrößte LA Knight-Fan. Warte mal, ich gehe mal auf Wikipedia, dann kriegen wir das relativ schnell. Ich glaube, es war ein House-Show-Match, das quasi im Rahmen des King of the Ring stattgefunden hat. So, mal gucken. King of the Ring Tournament. So, und dann rollen wir mal runter und gehen King of the Ring 2024 und gucken uns den Turnierbaum an. Doch, LA Knight ist drin. Klar, er hat gewonnen gegen Santos. Genau. Ja, und er wird jetzt gegen Tama Tonga. Ich guck mal kurz, er wird gegen Tama Tonga verlieren, weil dann wird Tama Tonga gegen Orton oder Carmelo Hayes ran. Und ich denke mal, es wird Orton sein. Und dann wird Orton im Finale antreten. In der Tat, es ist auch schon klar, das Halbfinale zwischen Gunther und Jey Uso steht schon. Und die Frage ist nur, wer bei SmackDown das Halbfinale machen wird. Und das wird ja schon morgen geklärt werden bei der SmackDown-Ausgabe. Und dann haben wir schon die Conference Finals sozusagen. Also Gunther gegen Jey steht und ich sag mal Randy gegen Tonga. Tippe ich mal. Also schauen wir mal. Ziemlich sicher. Schauen wir mal, was rauskommt. Ja, oder du gehst mit LA Knight. Das sehe ich aber nicht. Das sehe ich tatsächlich nicht. Nee, dann müsste LA Knight gegen Gunther oder Jey Uso gewinnen. Und das sehe ich nicht. Oh, nee. Also ich glaube, bei LA Knight hat man sich irgendwie nach WrestleMania wohl gegen einen Push entschieden, weil er besiegt AJ Styles und verliert danach. Ja. Und er ist ja auch nicht mehr so heiß, also muss man ja auch sagen. Also. Ja, es ist, man hat es nie, ja, man hat es nie, obwohl, wir haben ja gesagt, Saudi-Arabien damals, dieses Titelmatch, das war der Peak, das war gut, das hat gepasst und das war's, ja. Ja. Und man kann auch nicht sagen, dass LA Knight jetzt ein One-Trick-Pony wäre und deswegen nicht gepusht wird. Das ist Cody auch, ja. Also außer, wo wollen wir drüber reden und dann irgendwelche Dusty-Stories erzählen. Ja, also da kann man auch yeah sagen. Also das ist dann auch nicht wirklich viel mehr. Insofern, also ich sehe bei LA Knight, also der ist gut, der hat auch Charisma, der ist super, aber ich sehe tatsächlich nicht viel mehr in ihm und deswegen hätte ich ihm so gerne einen Midcard-Titel gegeben. Das wäre gut gewesen, das hätte er sich verdient, sein Mania-Moment und Midcard-Titel, das wäre ein rundes Ding gewesen. Ja, und nu, ich würde fast sagen, jetzt macht er so lange, wie es noch geht, in Anführungszeichen. Ne? Also solange sein Stern noch so ein bisschen da ist und ein bisschen scheint, wird er noch eine Rolle spielen. Aber er wird jetzt das Jähräffchen. Und ja, gucken wir mal. Vielleicht wird er ja doch sogar King of the Ring. Das wäre natürlich ein kleiner Überraschungssieg. Wann ist denn überhaupt Saudi? Ach, das ist 25. Das ist ja auch schon Ist übernächste es schon nächste Woche. Ja, Woche? da müssen wir. Nee, über nächste Woche, ja, genau. Da müssen wir nächste Woche schon die Preview machen. Boah, ich kriege es alles gar nicht mehr so richtig mit, was Boah, hier so alles. es geht sau schnell alles. Ja. Ja gut, aber da wissen wir ja schon, was uns so alles erwartet. Haben wir schon einen kleinen Ausblick gemacht und sind wieder top informiert, dass wir nicht mal, es sagt auch viel, dass wir nicht mal wissen auf den ersten Blick, dass LA Knight überhaupt noch im Turnier ist. Das sagt so viel eigentlich. Also wie er derzeit, sage ich mal, auch fokusmäßig dargestellt wird, nämlich nicht so doll, weil eigentlich dürfen wir nicht vergessen, dass der im King of the Ring ist. Das ist schon für uns peinlich, ja, aber für ihn auch nicht wirklich toll, dass wir das nicht wissen. Ja, bedauerlich. In dem Sinne, wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Bleibt frisch, bleibt gesund. Schlussworte aus München. Ja, vielen Dank. Eine coole Ausgabe, waren sehr interessante Themen. Eine Raw-Ausgabe, die ein bisschen enttäuscht tatsächlich. Also die neue Ära fühlt man nicht so, aber mal sehen. Vielleicht wird man ja bei den Saudis da es wieder neu ankündigen. Ich hoffe, ihr genießt das Wetter. Hier bei mir ist wirklich fantastisches Wetter. Das konnte ich wunderbar genießen, werde es auch jetzt noch genießen. Es bleibt ja relativ spät hell. Und wir hören uns dann nächste Woche zur Preview. Ich muss sagen, die Card habe ich jetzt nicht so im Kopf, aber es fühlt sich ja ähnlich an wie Backlash. Und Backlash war ja laut Meltzer der beste Pay-Per-View der letzten 20, 30 Jahre. Also können wir viel erwarten. Ja, ich kann ja schon mal einen Teaser machen. Also wir werden neben King und Queen Finalen werden wir Becky gegen Liv haben, Sammy gegen Gable und Bronson Reed und Cody gegen Logan Paul. Das ist wohl mehr oder weniger safe jetzt. Das steht auf jeden Fall bei Ja. Wikipedia schon. Und es wird ein Champion versus Champion Match tatsächlich werden. Wie wer, also es ist ja auch mehr oder weniger deutlich jetzt. Ja? Also du hast ja nicht mehr viel Zeit. Was willst du in 1,5 Wochen noch groß aufbauen? Also da muss man jetzt ja Butter bei die Fische geben. Und ja, gucken wir mal. Also es wird eine Saufi-Show, die werden wir uns dann wohl live angucken müssen. Und ja, dann werden wir auch eine Review machen. Wir müssen gucken, ob wir eine eigene Review machen. Müssen wir schauen. Live ist, glaube ich, jetzt ein Tick zu kurzfristig tatsächlich, eine Live-Show. Nee, das müssen wir größer aufziehen. Live-Show bringt jetzt nichts mehr. Aber wir können vielleicht eine relativ laute Review raushauen. Das mag vielleicht Das möglich sein. sollte klappen. Müssen wir gucken, wie es zeitlich bei uns so läuft. Ja, in dem Sinne, wie gesagt, schönes Wochenende. Schön das Wetter auf euch wirken lassen. Fröhlich sein, ein Bierchen trinken oder was auch immer, Wein oder Wasser, wonach euch ist. Und wir hören uns nächste Woche. Machtet gut. Tschüss. Tschüss.